Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr hört Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Absolut richtig. Eine neue Folge von Uncommon Taste erwartet euch. Mittlerweile die 30. in unserer kleinen, fast zweijährigen Geschichte. Weil wir gerade das erste Jubiläum durch haben. wie immer sind's Joe und ich, die euch hier heute durch den Podcast führen werden. Auch heute erwartet euch wieder einiges Spannendes, aber davor, wie immer, die sehr schöne Frage. Joe, wie geht's dir in Japan, im atomverseuchten Japan? Mir geht's gut, auch wenn ich schon neulich gemerkt habe, dass meine Haut leicht grünlich geworden ist. Oh, verdammt. Ja, ich bin neulich einmal so durch die Gegend gefahren, dann war plötzlich halt dieses Fukushima da. Vielleicht hätte ich es doch nicht machen sollen. Nee, Quatsch. Plötzlich bist du einfach eine Station zu weit gefahren. Und richtig, und dann kam ich plötzlich vor der Atomanlage raus. Richtig, und die ganzen Leute in Schutzanzügen haben dich völlig entgleist angeguckt. So. Oh Gott. Was macht der hier? Ach, Gaijins. Atomurlaub. Richtig, Atomurlaub. Nee, also Spaß halt, mir geht's ganz gut. Es wird jetzt ja auch ein bisschen kühler und man sieht auch immer mehr Japaner mit Mundschutz und so weiter. Aber bisher bin ich noch nicht krank geworden. Ich hoffe, das bleibt auch so. In den vollen Zügen ist das manchmal so eine Sache. Ansonsten beobachte ich hier auch mit Interesse das spielerische Treiben der Japaner. Mit dem 3DS begegne ich hier auf jeden Fall immer noch sehr vielen Pokémon- und Monster Hunter-Spielern, aber gestern auch im Laden gewesen und auch gesehen, man kann sich jetzt die Vita TV kaufen, God Eater 2 ist rausgekommen, es ist einiges los hier in Japan, auch wenn es noch keine PlayStation 4 gibt. Noch nicht, ja. Ja, sehr gut, das klingt doch alles ganz ausgezeichnet, da lässt sich's doch einigermaßen aushalten. Richtig. In Japan. Und wie ist so in Deutschland? Wahrscheinlich sehr viel kälter als hier. Ja, es ist verregnet und kalt, also genau mein Wetter, auch wenn es also tatsächlich scheiße. Doch etwas... Ja, genau. Der Rest findet scheiße, ich find's super. Auch wenn es jetzt mittlerweile das Einzige, was mir ein bisschen stört, es wird doch tatsächlich recht früh wieder dunkel. Aber das gibt natürlich wesentlich mehr Anlass und Möglichkeiten, einfach drin zu sitzen und zu zocken. Und genau das tue ich auch. Ich bin sehr, sehr fleißig, zumindest soweit ich es mir erlauben kann zeitlich. Und gebe ordentlich Gas und hole einiges wieder auf und versuche auch ein paar alte Erfahrungen mal wieder neu zu erleben. Ich bin gerade dabei, die Mass Effect Trilogie nochmal wieder durchzuspielen. Ich spiele auch gerade wieder Heroes of Might and Magic 5 und Oblivion. Bin also mit vielen etwas älteren Spielen beschäftigt. Ansonsten natürlich auch immer noch nebenher League. Also ich bin auf jeden Fall, ich halte mich fit, was Videospiele angeht, auch wenn ich jetzt gerade eher so ein bisschen so einen kleinen Recap habe, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe jetzt gerade ein bisschen Zeit und mein Backlog-Katalog schreibt mich nicht ganz so dringend an und die ganzen Spiele, die jetzt rauskommen, die ich dringend haben möchte, die lassen alle noch ein bisschen auf sich warten, deswegen wiederhole ich gerade noch mal ein paar schöne Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und das passt ja auch sehr, sehr gut zu unserem Hauptthema heute. Das wird sich dann ja die Fortsetzung des letzten sein. Aber ich denke, bevor wir dahin gehen, sollten wir vielleicht erstmal noch mal kurz über die News-Sektion reden. Du kannst ja mal kurz einen News-Überblick geben, bevor wir dann direkt einsteigen und die einzelnen Sachen besprechen. Genau, heute haben wir 4 News für euch. Manche werden vielleicht erwarten, dass wir heute über die PlayStation 4 reden oder den Launch in den USA, aber das werden wir auf die nächste Folge verschieben, wo wir dann wirklich pünktlich zum Launch von beiden Next-Gen-Konsolen auch in Deutschland dann nochmal alle wichtigen Informationen sowohl zu PlayStation 4 als auch zu Xbox One zusammenfassen werden. Deswegen in dieser Folge keine News dazu, auch wenn wir natürlich wissen, dass die PlayStation 4 seit einer Woche in USA erhältlich ist. Aber in dieser Folge soll es erstmal um was anderes gehen. Es hat aber trotzdem Bezug natürlich zu den Konsolen. Und zwar kam eine überraschende Nachricht in den letzten 2 Wochen, dass Amazon.com in Kooperation mit Sony Computer Entertainment America jetzt eine eigene PSN-Abteilung hat, sodass man jetzt auch über Amazon Amerika Codes für PSN-Spiele oder halt PS3 oder Vita-Spiele, die man im PSN runterladen kann, erwerben kann. Dazu wird euch Merlin etwas sagen. Danach sollen wir auch Nintendo mal wieder zu Wort kommen. Und zwar hat Nintendo in der letzten Nintendo Direct angekündigt, dass es endlich möglich sein wird oder dass es endlich ein gemeinsames Account-System zwischen Nintendo 3DS und Wii U geben wird. Also der Nintendo 3DS wird auch die Nintendo ID bekommen. Dazu aber später mehr. Dann wird euch Merlin noch etwas zu einem neuen möglichen sozialen Netzwerkseite für Gamer erzählen. Und zwar geht es dabei momentan um eine Seite, die gethonored.com heißt. Was es damit auf sich hat, dazu später noch mehr. Und am Schluss noch werde ich noch etwas zu Lightning Returns Final Fantasy 13 sagen, nämlich, dass es im Westen mit optionaler japanischer Sprachausgabe kommt. Ja, da würde ich aber mal sagen, legt doch einfach mal mit der ersten News los. Ja, absolut. Und wie du schon sehr schön zusammengefasst hast, ist es genau im Kern das. Amazon und Sony Computer Entertainment, eben die US, haben eine Partnerschaft angekündigt und das gab es ja anscheinend schon früher mal. Ist dann wieder eingeschlafen, jetzt wird das Ganze wieder neu belebt und zwar ist es so, dass eben PlayStation Network Codes, also Codes für digitale Spiele im PlayStation Network, auch über Amazon erwerblich sein werden. Und dann kann man eben den Code einlösen im PSN und sich darüber ein Spiel runterladen. Grundlegend ist es, glaube ich, gar nicht so eine spannende Sache, wenn man jetzt einfach drüber nachdenkt, dass man quasi eine neue Möglichkeit, hat, PSN-Spiele zu kaufen. Ich glaube, interessant wird es erst dann, wenn es eben zum einen Gerüchte darüber gibt und vor allem auch schon konkrete Hinweise darauf gibt, dass eben Spiele über Amazon zum Teil eben billiger erhältlich sein werden als über PSN. Natürlich kann Amazon ein Stück weit als, ja, sagen wir mal, der größte Online-Marktplatz der Welt gewisse Rechte sich auf Sales sich da rausnehmen. Und das scheint auch der Fall zu sein. Grundlegend haben einige Leute schon mal einfach den Amazon-Katalog durchforstet und jetzt sind bereits Spiele aufgetaucht, die auf Amazon.com eben billiger sein werden als im PSN. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das Interessanteste für die meisten Spieler daran. Natürlich, das haben wir ja schon gesagt, gilt das Ganze erstmal für Amerika. Wir werden jetzt also abwarten müssen, wie sich das Ganze dann da macht und wie gut das Ganze funktioniert. Wenn das erfolgreich ist, gehen wir aber stark davon aus, dass es auch in Europa ein ähnliches Prinzip geben wird. Und dann könnte es natürlich tatsächlich sein, dass man eben bei den recht rigiden und teuren Preisen im PlayStation Network, das muss man jetzt einfach mal so sagen, gerade wenn man eben sich Vergleichsplattformen wie Steam anguckt oder allgemein auch bedenkt, dass eben beim digitalen Vertrieb ja einfach Einsparungen da sind, die im Normalfall recht selten direkt an den Kunden weitergegeben werden. Gegebenenfalls könnte es derartige Einsparungen dann eben von Seiten Amazons geben. Das heißt also, wenn man Glück hat, dann kriegt man ein Spiel, das man sich über PSN gern holen wollen würde, eben auf Amazon einfach ein Stück billiger. Als Promotion gibt es dafür jetzt auch gerade von Amazon einen 5-Dollar-Gutschein quasi für Leute, die sich jetzt eben Spiel für PlayStation Network über Amazon bestellen oder vorbestellen. Wie gesagt, jetzt bleibt erstmal abzuwarten, wie das Ganze letztendlich läuft. Wir hoffen, das kommt auf jeden Fall auch nach Europa. Die ganze Idee einfach, dass man eben quasi einen internen Konkurrenten ein bisschen für sich hat, der eben ein bisschen die Preispolitik auch mitgestaltet, finde ich recht spannend und vor allem auch recht mutig. Also ich meine, Sony war, glaube ich, nicht gezwungen, diesen Schritt zu gehen. Ist eigentlich ganz spannend zu sehen, dass eben Sony freiwillig eben dann Teil des PlayStation Network Handels auslagert und eben Amazon natürlich wahrscheinlich einfach auch mit seiner riesigen Kundschaft mit einbezieht. In den USA gibt es gerade sowieso ein paar Probleme, was PlayStation Network und Kreditkarten angeht. Von daher könnte das eben sowieso auch für viele Leute eine Möglichkeit sein, an Spiele ranzukommen, die sich sonst so hätten, die jetzt gerade nicht kaufen könnten. Spannende Sache auf jeden Fall. Bleibt jetzt erstmal abzuwarten, wie das Ganze läuft und angenommen wird, aber wenn das erfolgreich ist und auch nach Europa kommt, dann kann es, denke ich, für uns Spieler eigentlich nur von Vorteil sein. Was sagst du denn dazu? Ich meine, für dich natürlich wesentlich konkreter, weil du eben auch jemand bist, der PlayStation Network und PlayStation Network nutzt und entsprechend auch da Spiele kauft. Also ich muss auch zuerst mal sagen, dass ich wirklich ja ein bisschen geschockt war, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Ich meine, ohne jetzt die Details dann auch genau gelesen zu haben, war das halt zum einen hatte man so war das Gefühl, gibt Sony jetzt freiwillig sein Monopol aus PSN auf und schafft sich selbst sozusagen Konkurrenz? Und wenn ja, warum machen sie das? Und andererseits denke ich mir halt wieder, das macht Sony in meinen Augen jetzt erstmal auch wieder nicht unsympathischer. Wenn das wirklich der Fall sein sollte, dass dann Amazon dann jetzt auch wirklich vielleicht eigene Sales machen kann und so weiter, ist das auf jeden Fall für den Spieler eine fantastische Sache und könnte sich im Endeffekt wahrscheinlich vielleicht auch positiv für Sony auswirken, weil in dem Moment, in dem Spieler vielleicht sich bewusst sind, dass es auch im digitalen Bereich dann auf Konsolen dann auch eine sehr etwas offenere Preispolitik gibt, etwas mehr Preiskonkurrenz gibt, könnte das natürlich auch ein Anreiz dafür sein, sich dann im Endeffekt dann wirklich dann doch für die PlayStation 4 zu entscheiden, anstatt für die Xbox One. Wobei die Xbox One ja damals mit ihrer DRM-Strategie ja eigentlich oder nach der Ansicht von Verteidigern ja eigentlich dieses Modell ungefähr haben wollte, den digitalen Markt zu stärken. Dementsprechend war ich überrascht, dass Sony diesen Schritt gemacht hat. Wie du gesagt hast, sie mussten es auf jeden Fall nicht tun. Sie haben sich jetzt aber dazu entschlossen, jetzt mal natürlich abzuwarten, in welchem Ausmaße. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, finde es auch einen sehr mutigen Schritt und bin gespannt darauf, wie sich das entwickelt. Definitiv. Ja, absolut. Ja, erstmal abwarten einfach, ob es auch nach Europa kommt. Aber wenn das der Fall ist, denke ich, wie gesagt, für uns Gamer auf jeden Fall eine gute Sache. Also es gab, glaube ich, schon so eine auf dem EU-PlayStation-Blog hat einer die Frage gestellt, ob das auch kommt und ich glaube, die Antwort war ein diplomatisches, es werden noch neue Informationen kommen oder wir werden euch noch informieren. Also Das ist ganz abwegig, ist auf jeden Fall nicht. Klar, Europa ist noch ein bisschen größerer Flächenteppich, denn die müssten wahrscheinlich einzelne Deals mit Amazon.de, mit Amazon UK, Amazon FR, also da müssen sie ein bisschen mehr Verträge sozusagen abschließen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass zumindest Deutschland als einer der größten Märkte in Europa da auf jeden Fall dann auch teilhaben müsste, wenn es denn kommt. Ja, denke ich auf jeden Fall auch. Wunderbar, dann würde ich sagen, gehen wir gleich über in die nächste News-Nachricht. Genau, und zwar handelt es sich jetzt um eine News, die sich auf Nintendo bezieht. Und zwar gab's vor einer Woche eine neue Nintendo Direct, sowohl für die USA als auch für Europa. Und während man sich da hauptsächlich ein paar Spielen gewidmet hat, die noch bis Anfang 2014 erscheinen, kam auch noch die Nachricht, dass das lang erwartete Update für Dezember auch die Zusammenführung von 3DS und Wii U endlich möglich machen wird, zumindest was die Accounts angeht. Also bisher ist es ja so, dass die Wii U die Nintendo ID verwendet, während der 3DS aber die Nintendo ID nicht verwenden kann, was zur Folge hat, dass auf beiden Konsolen sozusagen man einen separaten Account mit einem separaten Guthaben hat, was beim Einkaufen im eShop auf jeden Fall ein bisschen nervig ist für die Leute, die beide Konsolen haben. Das soll jetzt endlich ein Ende haben, und zwar ist es dann so, dass mit dem Update es möglich wird, seine Nintendo ID auch auf den 3DS zu registrieren und dass man dadurch dann einen gemeinsamen Account für den eShop haben wird und damit auch ein gemeinsames Guthaben. Zunächst soll das System erstmal darauf beschränkt sein, also es wird noch nicht so sein, dass man die digitalen Spiele, wie es eigentlich bei allen anderen Plattformen üblich ist, an den Account bindet, sondern diese Spiele sind immer noch an die Konsole gebunden. Aber man hat schon angekündigt, dass noch weitere Funktionen folgen sollen. Und das wäre zumindest diejenige, die mich am meisten interessieren würde, weil die Bindung an Konsole ist einfach meiner Meinung nach für digitale Spiele viel zu unsicher, als dass ich Geld in digitale Spiele, zumindest bei Nintendo, investieren würde. Mhm. Von daher bleibt zu hoffen, dass das auch noch kommen wird. Das ist zumindest mal ein erster Schritt. Was auch noch auf den 3DS kommen wird, ist das Miiverse-System, das auf der Wii U ja mittlerweile schon implementiert ist oder seit Launch erhältlich ist. Kommt also auch für den 3DS mit fast allen Funktionen, die es auf der Wii U auch gibt, bis auf die Tatsache, dass man keine Freundschaftsanfragen senden kann über die Nintendo ID, weil es da anscheinend immer noch über die Freundschaftscodes gehen soll, auch auf den 3DS, und auch persönliche Nachrichten sollen nicht erlaubt sein, was mehr oder weniger wahrscheinlich damit zu tun hat, dass sie neulich auch, dass Nintendo neulich auch Swap Note ausgeschaltet hat, nachdem es in Japan anscheinend Missbrauch dieser Funktion gab. Ja, für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, und zwar ist es mit dem Missbrauch anscheinend so, und es gab in Japan neulich ein paar Schlagzeilen, dass ein paar Männer diese Funktion genutzt haben, um in Kontakt mit minderjährigen Mädchen zu kommen, und es dann anscheinend auch über diese Funktion dann eben auch zu Treffen gekommen ist und Nintendo hat davon mitbekommen, und Nintendo natürlich als Firma, die sehr familienfreundlich oder vor allem die Familienfreundlichkeit sehr stark in den Vordergrund stellt, hat dann sofort die Notbremse gezogen und dieses Feature dann von allen 3DS gestrichen. Also es ist mittlerweile nicht mehr möglich, Swap Notes zu schicken. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass auch die Entscheidung, PNs nicht zu nutzen, auch vielleicht in Verbindung damit steht. Man weiß es nicht, aber würde zumindest Sinn machen. Als letztes vielleicht noch ein Hinweis an all diejenigen, die auf der Wii U bisher schon zum Beispiel im UK-Shop eingekauft haben und damit sozusagen Guthaben in Fremdwährung, also in Pfund haben. Nintendo hat angekündigt, dass sobald das Update kommt, was die beiden Accounts verbindet, sämtliche Fremdguthaben gelöscht werden. Das heißt, ihr seid auf jeden Fall angeraten, vor dem Update das restliche Geld aufzubrauchen, weil sonst ist es auf jeden Fall weg. Ja, grundlegend Schritt in die richtige Richtung, auch wenn es eher so ein Trippelschritt ist, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja. Also viele Dinge funktionieren jetzt grundlegend oder vielleicht ein bisschen besser, als es vorher der Fall war. Dieses ganze Friendcode-System finde ich immer noch völlig bananig. Und sie haben ja irgendwie gesagt, dass es sich auf dem 3DS nicht ändern lässt, weil es eben quasi hardcoded ist. Also es ist eben Teil des Systems, das können sie nicht rauspatchen. Was für mich auch völlig unverständlich ist, wer auch jemals auf die Idee gekommen ist, das so einzurichten. Ich glaube nicht, dass es da einen Zwang zu gab. Zumindest hätte man den umgehen können, wenn man gewollt hätte. Es ist immer noch, finde ich, das wahrscheinlich umständlichste System auf dem Markt. Nicht nur wahrscheinlich. Ja, es ist einfach das umständlichste System auf dem Markt, ja, definitiv. Immerhin versucht Nintendo was dran zu verbessern. Jetzt mal abwarten, wie gut es letztendlich wirklich funktioniert, aber es ist immer ein Schritt in die richtige Richtung und es komplett einfach so brach liegen lassen, wie es letztendlich ist, können sie auch nicht. Das ist ja immerhin gut, dass sie es probieren. Dieses ganze Swapnote-Ding hatte ich gar nicht mitgekriegt. Das ist ganz schön krass auf jeden Fall. Ich wusste überhaupt gar nicht, dass das irgendwie vonstatten gegangen war. Klingt natürlich dann relativ sinnvoll und logisch, dass es wahrscheinlich deswegen zu vielleicht auch einer Nicht-Funktion von PNs gekommen ist. Grundlegend, wie gesagt, erstmal ein Schritt in die richtige Richtung. Mal schauen, wie es dann in der Praxis alles wunderbar funktioniert und vielleicht lässt sich da irgendwann dann in Zukunft auch nochmal was dran drehen. Ich glaube, wenn sie jetzt schon sagen, dass die Friends-Codes sich nicht ändern lassen, dann wird es da wohl nie eine wirkliche Komfortverbesserung geben. Aber naja, irgendwo muss man ja mal anfangen, immerhin. Tun sie es da. Zumindest wäre das zumindest ein erster Schritt, sozusagen ein Unified Nintendo Internetsystem zu haben, wie das mit dem PSN und Xbox Live der Fall ist, sodass dann, falls irgendwann die nächste Nintendo-Konsole kommt, dann alles wirklich so vernetzt ist, wie es mittlerweile mit PSP, PS3, Vita und PS4 schon ist, sodass man nicht vier Systeme hat, sondern eins, das dann für alles gilt. Wäre auch in dem Fall sinnvoll, wenn Nintendo versuchen sollte, so weiterhin seine Virtual Console Bibliothek auszubauen. Wenn man dann über alle Konsolen auf den gleichen Shop zugreifen kann, es dann sehr viel einfacher ist, dann auch damit zu arbeiten, als diese Frickelarbeit, wie sie bisher ist. Absolut. Und natürlich die Accountbindung. Kann ich nur noch einmal betonen, Nintendo, solange es keine Accountbindung gibt, kaufe ich auf gar keinen Fall irgendein Spiel digital von euch. Ja, absolut. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Das nächste Thema, wie du es vorhin schon umrissen hast, geht es dabei um ein neues soziales Netzwerk quasi, unter der Führerschaft von Jay Eckert und einigen großen Videospielveteranen, also einigen Leuten von Electronic Arts, Riot Games, IGN, Activision Blizzard, LucasArts und dergleichen, wurde vor kurzem eine Indiegogo-Kampagne gestartet. Für alle, nur als kurze Nebenerwähnung, die Indiegogo nicht kennen, das ist vom Prinzip her die zweite große Plattform neben Kickstarter, die eben Crowdfunding erlaubt. Es gibt ja haufenweise Crowdfunding-Plattformen da draußen. Es gibt halt zwei große, beziehungsweise es gibt eine große und ein Contender auf den zweiten Platz, der immerhin größer ist als die restliche Konkurrenz. Das große natürlich Kickstarter, das alle kennen werden. Ich denke, Indiegogo wird den meisten erstmal nichts sagen. Vom Prinzip her funktioniert es genauso wie Kickstarter. Hat ein paar grundlegende Unterschiede, wie zum Beispiel, dass man eben bei einer Kampagne nicht darauf angewiesen ist, dass sie komplett voll finanziert wird, wie das zum Beispiel auf Kickstarter der Fall ist, sondern derjenige, der die Kampagne gestartet hat, kriegt in jedem Fall einfach alles Geld, was dazu beigetragen wurde, egal ob er fertig wird oder nicht mit dem letztendlichen Goal. Einfach die kleinere Plattform, ich denke, das wird, wie gesagt, dem wenigsten hier in Deutschland gerade etwas sagen. Und da wurde eben von dieser Gruppe Industrieveteranen quasi eine Kampagne gegründet zu einer Plattform, die sich Honored nennt, derzeit zu erreichen unter gethonored.com. Und dabei handelt es sich vom Prinzip her um ein soziales Netzwerk, das auf den Achievements basiert, die man in seinem Leben so zusammengesammelt hat. Man kann sich da also anmelden, ein Profil erstellen und das Ganze dann verbinden mit sämtlichen Spiele oder sämtlichen Achievement- und Trophy-Plattformen, die man eben so hat. Also wäre es Games for Windows Live, Xbox Live, PSN oder eben auch Steam und was es dann noch alles geben könnte. Damit kann man sich verbinden und dann trägt eben das soziale Netzwerk für euch sämtliche Achievements, die ihr eben auf diesen Plattformen habt, zusammen und fasst das Ganze quasi in eine Liste zusammen. Basierend auf diesen Achievements gibt es dann eben Badges, die man sich auf sein Profil laden kann. Es wird auch Meta-Achievements geben, das heißt also auch game-übergreifende Achievements, die eben nicht im Spiel hardcoded sind oder eben Teil des Spiels sind. Zum Beispiel, sagen wir mal, wenn man die ganze Mass Effect-Trilogie gespielt hat, wird es eben vielleicht Meta-Achievements mit den einzelnen Mass Effect-Teilen geben. Sie haben jetzt schon als Beispiel genannt, dass man zum Beispiel, wenn man Borderlands 2 spielt und dann auch noch gleich die Poker Night von Steam und eben da zwei Achievements erreicht, dass man eben da ein Meta-Achievement kriegt, weil die eben zusammenhängen sind mit Claptrap, einem Charakter aus dem Spiel. Und auf die Art und Weise wollen sie eben, sagen wir mal, einen Achievement-Progress als Pinnwand oder als Profil quasi erstellen und gleichzeitig aber auch noch der Plattform eigene Achievements hinzufügen. Das Ganze erweitert sich dann auch auf dem Merchandise-Store aus quasi. Also es wird die Möglichkeit geben, wenn man eben verschiedene Achievements und Meta-Achievements erreicht, dann kriegt man Badges, die eben quasi genau das zeigen, die halt individualisierte Badges sind, die eben zeigen, dass du das und das Achievement erreicht hast. Und die wird man sich dann auch in physischer Form dann auch von der Store bestellen können. Das heißt also, wenn ihr eben ein Meta-Achievement erreicht hat, das eine Badge eine Badge als Belohnung am Ende hat, dann könnt ihr euch die quasi auch als echten Anstecker oder eben als Aufnäher zum Beispiel zuschicken lassen und das dann zum Beispiel auf irgendwelchen Gaming-Events oder dergleichen tragen. Insgesamt soll das sowieso quasi einfach nur die Community stärken. Auf Gaming-Events sollen verschiedene und auch auf großen LAN-Partys oder E-Sports-Events soll es verschiedene Veranstaltungen eben von diesem Honored.com geben. Und ja, jetzt ist das Ganze noch in der Phase, in der eben die Kampagne läuft. Sie haben bislang 3.600 US-Dollar von 25.000, die sie am liebsten haben wollen. Erstmal scheint das Ganze nur für die USA zu gelten. Es klingt alles sehr USA-spezifisch. Gerade der Store scheint auch nur in den USA zu funktionieren. Aber wenn man jetzt quasi als Deutscher einfach nur daran interessiert ist, quasi seine Achievements zu vergleichen, dann wird man sich dann natürlich auch von Deutschland aus anmelden können. Die ganzen Sachen wie Steam oder Xbox Live, die laufen ja international. Das heißt, das sollte kein Problem sein. Vielleicht wird es dann auch spezifisch für Deutschland noch einen Store geben, wenn das Ganz erfolgreich ist, das bleibt mal abzuwarten. Wenn euch das interessiert, dann guckt euch einfach mal die Indiegogo-Kampagne an. Wir werden natürlich einen Link dazu setzen, da könnt ihr euch das alles nochmal genau durchlesen. Es gibt auch ein nettes Video und Beispiel-Badges und dergleichen. Ich persönlich finde die Idee gar nicht so schlecht. Also diese Idee, irgendwie ein Social Network für eben rein für Gamer zu haben, die eben auf deinem Progress quasi in Spielen basiert und wo quasi Freunde gucken können, was du gerade aktuell spielst, was du gerade dazu erreicht hast und so ein Kram. Auch in Zukunft, wenn ich mir irgendwie vorstelle, dass es eben mit der PlayStation 4 und auch mit der Xbox One ja, In-Console-DVRs gibt, also die Möglichkeit, mit der Konsole und dem Share-Button zum Beispiel jetzt bei der PlayStation 4 eben auch Videos zu teilen. Ich nehme an, das wäre auch nicht allzu kompliziert, das eben auch damit einzufügen. Also vom Prinzip her ist es Facebook plus spielespezifischer, was anderes ist es letztendlich nicht, aber ich glaube, grundlegend die Idee ist gar nicht verkehrt. Bleibt jetzt mal abzuwarten, wie erfolgreich das wirklich ist. 17 Tage läuft die Kampagne noch. Ob das dann finanziert wird, wird man dann am Ende sehen. Und dann einfach mal schauen, was daraus wird. Aber grundlegend finde ich die Idee eigentlich ganz spannend. So, ich weiß nicht, was sagst du denn dazu? Ja, also unspannend finde ich die Idee jetzt nicht. Es ist halt immer die Frage, braucht man noch ein soziales Netzwerk? Ja, absolut. Das ist halt auch immer so die Frage. Aber an sich klingt auf jeden Fall spannend, dass es die Idee gibt, das zu machen. Also vor allem diese ganzen Schiefe zusammenzuführen, ist wahrscheinlich vor allem für die Leute interessant, die halt auch auf allen Systemen wirklich diese Achievement-Jagd sehr intensiv verfolgen. Aber ich glaube, im Endeffekt kommt es halt wirklich darauf hinaus, braucht man wirklich noch eine neue soziale Plattform oder reicht es nicht auch, sage ich jetzt mal, über Facebook die Sachen zu teilen? Aber natürlich ist es klar, wenn du natürlich alles sehr viel gamerspezifisch ist, dann hast du auch natürlich nur die Leute drin, die das dann auch wahrscheinlich interessiert, was du da sharest und postest. Von daher, vor allem in Amerika kann ich mir schon vorstellen, dass da die, also ich werfe den Amerikanern jetzt einfach mal vor, dass sie sehr viel offener gegenüber Social Networks sind, dass es da auf jeden Fall zu sehr viel besserer Resonanz stoßen wird. Ich glaube, in Deutschland wird das dann immer noch so eine Sache sein, braucht man das wirklich? Ich meine, die Deutschen haben ja schon so eine Hassliebe zu Facebook, also... Also absolut richtig. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen die größte Krux ist, dass halt die Frage ist, ob Leute das wirklich neben Facebook noch haben wollen. Also wie gesagt, ich finde die Idee eigentlich ganz interessant, das Gamer-spezifisch zu haben und eben mit deinen Gamer-Freunden befreundet zu sein und vielleicht auch einfach Leuten, die du nur über Spiele kennst. Ich meine zum Beispiel, die du nur über Steam kennst oder so. Das wäre natürlich dann wieder was ganz anderes, weil natürlich Facebook würde es natürlich mit solchen Menschen erstmal noch nicht teilen. Hat sich vielleicht ein bisschen negativ angehört mit solchen Menschen. Aber ja. Also ihr natürlich wisst, einmal bezogen darauf, richtig, also bezogen darauf, dass man natürlich logischerweise im Internet, wenn man mit Leuten spielt, dann hat man ja als Privatperson nicht viel mit denen zu tun und die müssen dann eben nicht sehen, wenn der Bruder geheiratet hat oder man auf irgendeiner Party sich mit irgendwelchen Leuten getroffen hat. Ich glaube, gerade dafür ist es eben doch ganz interessant und auch einfach allgemein für, wie gesagt, für Spieler. Es gibt ja sowieso schon die Möglichkeit, eigentlich alles über Facebook zu teilen. Ich glaube, da sind alle noch ziemlich vorsichtig, ich glaube, weil da auch eine gewisse Skepsis Facebook gegenüber herrscht. Man kann ja sein PlayStation Network und alles damit verbinden, sodass sämtliche Achievements und Progress-Updates auf Facebook gepostet werden. Ich glaube, da könnte schon etwas mehr Vertrauen zu einer reinen industrieinternen Plattform eben geben, bei dem es eben überhaupt gar nichts geht, als eben um das Teilen dieser Achievements, die sich eben über zum Beispiel diese Badges finanziert. Ich glaube, es könnte durchaus spannend werden und auch durchaus Leute geben, die das ganz interessant finden. Wie gesagt, mir inklusive, also angucken würde ich es mir definitiv auch mal. Dann würde ich aber sagen, gehen wir auch zur letzten News über. Und zwar Final Fantasy 13. Ja, ist dann auch eigentlich die kürzeste. Und die betrifft Lightning Returns Final Fantasy 13. Und zwar war das auch eine Nachricht, die kam von gestern, glaube ich, die mich auch sehr überrascht hat. Viele, die sich vielleicht mit japanischen Rollenspielen beschäftigen, werden vielleicht wissen, dass es dass eigentlich der harte Kern der Fans eigentlich sehr viel lieber diese Spiele mit japanischer Sprachausgabe spielt, als mit einer englischen Synchronisierung. Und bei Square Enix, vor allem bei der Final Fantasy Reihe, haben sie sich lange in Anführungszeichen dagegen gewehrt. Also immer auf Nachfrage hieß dann, wir wissen, Leute wollen es, aber wir glauben, dass die amerikanische Sprachausgabe trotzdem sehr gut ist und genießt sie doch bitte und so weiter. Und natürlich ist die Qualität der englischen Sprachausgabe mittlerweile auch sehr viel höher als früher, aber nichts geht halt dann doch über das japanische Original meistens. Es gibt Ausnahmen, aber meistens ist es halt so. Und deswegen war es ja überraschend, dass gestern Square Enix Europe und auch Square Enix America verkündet haben, dass zu Lightning Returns 2013 die japanische Sprachausgabe optional als DLC erhältlich sein wird. Wahrscheinlich, ich nehme jetzt einfach mal an, dass es sowohl im PSN als auch im Xbox Live sein wird. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es auf der PS3 sein wird, aber ich nehme einfach mal an, dass es für Xbox auch kommen wird. Und zwar die ersten 2 Wochen kostenlos, danach soll der DLC kostenpflichtig sein. Es ist noch nicht ganz klar, ob man den DLC auch schon runterladen kann, ohne das Spiel zu haben. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und dann sollte man das möglichst in den ersten 2 Wochen tun. Ich würde aber auch letztendlich dazu sagen, ich würde auch dafür bezahlen. Also ich habe es, glaube ich, schon oft gesagt, japanische Sprachausgabe wäre mir die paar Euro definitiv wert. Und jetzt da Lightning Returns ist anscheinend, zumindest Square ist damit probiert, fände ich es dann doch gut, wenn alle Leute, die auch wirklich gesagt haben, sie würden gerne japanische Sprachausgabe haben, sich den DLC noch runterzuladen, um eben Square dann auch zu zeigen, dass es dann auf jeden Fall auch eine Nachfrage dazu gibt, sodass man dann hoffentlich Final Fantasy 15 dann auch mit Dual Audio erscheint. Das wäre so das, was ich mir wünschen würde. Also auf jeden Fall sehr überraschend, damit schon eigentlich die zweite überraschende News, mit der ich diese Woche überhaupt nicht gerechnet habe, aber es passieren ja doch noch Wunder. Stimmt, das Geschehen zeichnet Wunder, absolut. Keine Ahnung, kann ich nicht viel zu sagen, aber grundlegend finde ich es eigentlich auch ganz cool. Ich finde es bisher relativ unverständlich, dass sie bislang eigentlich nicht drauf war. Kann ich bis heute nicht verstehen. Ich meine, es ist absoluter Standard, auch bei lokalisierten Versionen die englische Ausgabe dabei zu haben. Die japanische ist nicht besonders viel komplizierter, sie damit drauf zu packen. Es ist einfach nur ein Audio-Track. Klar, da gibt es verschiedene andere Probleme. Ich glaube, es geht bei Japanern vor allem immer um Lizenzierungsgründe, weil die Seiyus ja eigene Verträge mit eigenen Promotion-Agenturen haben und so weiter und die dann nochmal mehr extra Kohle haben wollen, wenn das natürlich noch woanders veröffentlicht und so weiter. Also ja, klar. Also anders als natürlich auch sagen, andere Publisher haben damit weniger Probleme. Also Nis America zum Beispiel bringt alles in Dual-Audio raus. Also ich wollte sagen, also es gibt durchaus noch Probleme da und auch andere Probleme, die man wahrscheinlich jetzt mit englisch und deutscher Sprachausgabe nicht hätte, aber so grundlegend ist das Ganze nicht wirklich unüberwindbar, deswegen verrückt, dass es so lange gedauert hat, aber schön, dass es endlich irgendwie der Fall ist und jetzt eben kommt, gerade wie gesagt für Liebhaber ist das durchaus, glaube ich, eine wichtige Sache, auch Leute, die vielleicht nicht unbedingt Japanisch sprechen und dann eben gegebenenfalls noch Untertitel dazu aktivieren. Jetzt kommt es drauf an, wie teuer der DLC ist, finde ich, also du hast schon richtig gesagt und ich glaube, das wirst du auch nicht der Einzige sein, der durchaus bereit ist, dafür auch ein bisschen Geld zu bezahlen. Wenn sich das jetzt im so 1-5 Euro Bereich bewegt, glaube ich, dann finden das auch alle halbwegs in Ordnung. Ich glaube nicht, dass es viel mehr wird, aber... Also bei 10 ist ja ein bisschen übertrieben viel, aber warten wir einfach mal ab. Wer weiß, man will sich da ja... Was ich übrigens noch vergessen habe zu erwähnen ist, man kriegt nicht nur die japanische Sprachausgabe dazu, sondern das Spiel wird dann auch in dem Sinne ein bisschen gepatcht, weil die Lippensynchronisation für die englische Version anders ist als bei der japanischen. Also das wird dann wieder so zurückgepatcht, dass auch die Lippen zur Synchronisation passen. Oh, das ist natürlich gar nicht so uncool. Das ist natürlich durchaus einen gewissen Aufwand, den sie da betreiben. Dann einfach mal abzuwarten, wie erfolgreich das Ganze wird und vielleicht wird es einfach in Zukunft wirklich Dual Audio standardmäßig geben. Wäre ja schön. Dann müssen sie... Ja, ich meine, andererseits, wenn sie merken, sie können da einigermaßen Geld mit verdienen, kann es natürlich auch passieren, dass sie in Zukunft das einfach immer noch als DLC machen, aber selbst das wäre ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist fast schon ein bisschen komisch, dazu sagen zu müssen, ja, ist auch ein richtiger Schritt, aber in dem Fall stimme ich dir zu. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen befremdlich, aber ja, stimmt schon. Wenn man so lange drauf gewartet hat, freut man sich auch über so Kleinigkeiten. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über ins Hauptthema und ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht mehr viel zu sagen. Wir haben letztes Mal von 2006 bis 2008, beziehungsweise Ende 2008, also Anfang 2009 dann, unseren Spielerückblick gestartet und werden den heute und diese Woche in dieser Folge fortsetzen. Jetzt behandeln wir die Spiele von 2009 bis 2013. Da ist noch einiges da, natürlich auch einige Franchises, die sich fortsetzen, die wir dann nicht mehr spezifisch erwähnen werden. Ein Beispiel zum Beispiel Mass Effect 2 und 3 kommen natürlich in dieser Generation auch noch raus. Wir haben ja aber das letzte Mal schon über die Mass Effect-Serie grundlegend geredet. Das heißt, da werden wir nicht nochmal speziell drauf eingehen. Aber es erwarten uns noch einige spannende Spiele und in Anbetracht der Zeit, die wir das letzte Mal schon dafür aufwenden mussten und der Erwartung, dass es auch diesmal nicht anders laufen wird und wir definitiv keine 3 Folgen machen können, würde ich sagen, legen wir einfach los und steigen 2009 gleich mit einem Spiel Spiel ein, das, glaube ich, nicht nur für sich allein gesehen sehr relevant und wichtig für die letzte Konsolengeneration ist, sondern vielleicht auch ein bisschen für uns als Aufhänger dient, um eine andere Entwicklung, eine grundlegende Entwicklung in der Industrie vielleicht so ein bisschen zu besprechen. Und zwar geht es dabei um Braid. Ursprünglich für den für Xbox 360 erschienen und dann später auch auf PS3 und PC. Und ich glaube, Braid ist, glaube ich, so das erste richtig große Indie-Spiel der Generation, also das, was wirklich enorm erfolgreich war. Ich meine, später kommt noch Minecraft und auch zu dem Zeitpunkt war ja Minecraft schon in der Entwicklung, glaube ich. Wenn nicht, dann spätestens 2010, also Minecraft war ja schon vor Veröffentlichungstermin ein Riesenerfolg, aber ich glaube, das ist so der Startpunkt dafür und bevor wir jetzt über, also ne, jetzt erstmal werden wir über Braid reden, aber auch grundlegend dann danach natürlich über die Generation der Indie-Spiele. Ich meine, das haben wir nun wirklich schon zu Genüge besprochen. Indie-Spiele waren super relevant und wichtig, diese Generation, gerade die letzten Jahre. Braid, ich glaube, das hat so ein bisschen zusammengefasst und gezeigt, inwiefern man eben frei und kreativ in Indie-Spielen arbeiten kann, wie es vielleicht in Vollpreisspielen oder in großen Publisher-Spielen nicht möglich wäre. Vom Prinzip her, ich meine, die meisten Leute von euch werden Braid kennen, es ist ein 2D-Plattformer mit einer sehr coolen Zeitmechanik. Eben, dass man verschiedene Logik-Puzzle lösen muss mit eben einer Zeitkomponente. Damals extrem erfolgreich gewesen, extrem, extrem erfolgreich. Wenn man sich heutzutage die Indie-Spiele anguckt, würde ich fast behaupten, es gibt wesentlich bessere Spiele als Braid. Also Braid ist ein tolles Spiel, ohne Frage. Aber ich würde trotzdem sagen, es gibt auf jeden Fall noch kreativere und coolere Konzepte. Ich glaube aber, zum damaligen Zeitpunkt war Braid einfach völlig einzigartig, weil es eben damals noch nichts wirklich Vergleichbares gab. Auch diese Art und Weise, das Ganze zu finanzieren und eben ja als erstes großes Indie-Spiel eben auch in diesem großen Maß erfolgreich zu sein und damit auch anderen Leuten zu zeigen, es geht durchaus, war, glaube ich, ziemlich wegweisend. Ja, ich weiß nicht, was denkst du denn persönlich einfach jetzt grundlegend zu Braid? Man hat das ja auf jeden Fall mitbekommen. Ich meine, Microsoft hat das ja auch im Zuge seiner Summer of Arcade-Programm dann gehabt und man hat natürlich schon mitbekommen, dass es auf jeden Fall eines der großen Spiele war, die dann in diesem Zeitraum dann herausgekommen sind. Und natürlich habe ich mir das auch mal angeguckt. Das Plattformer sind nicht so mein Genre, weshalb es mich dann nicht so sehr interessiert hat. Aber der ganze Artstyle und auch die Art und Weise, wie die Zeitmechanik eingesetzt wird, sind auf jeden Fall alles schon sehr, sehr interessante Sachen, wo man auch schon gemerkt hat, dieses Spiel macht auf jeden Fall oder versucht oder kann viele Dinge einfach anders machen als die ganzen AAA-Titel, die man bisher gesehen hat. Und natürlich war es dann auf Konsolen dann so über Xbox Live, über PSN, ist es dann auch möglich, zu kleinem Preis dann auch solche Spiele zu veröffentlichen. Wozu man auch sagen muss, dass dann auch vor allem Microsoft dann mit der Xbox 360 da auch sehr viel gepusht hat. Später kann man dann noch andere Spiele dann auch meistens früher auf Xbox Live verkauft raus als auch im PSN. Ich glaube, Bastion gehört zum Beispiel auch dazu. Und das hat dann vor allem natürlich auch den Indie-Markt dann in dem Sinne natürlich auch erweitert. Ich meine, dass der Indie-Markt auf dem PC sehr viel größer auf Konsolen ist klar und natürlich durch die Möglichkeit seit der letzten Generation auch sehr viel stärker Online-Distribution, digitale Distribution machen zu können, hat natürlich auch die Indie-Welt natürlich auch auf den Konsolen sehr stark verändert. Natürlich auch Braid war wahrscheinlich das erste große Spiel, das auch wirklich super gute Wertung gekriegt hat, wie du auch schon gesagt hast, super erfolgreich gewesen ist. Ja, absolut. Also ich meine gerade, ich glaube, Kritikerliebling war es ohne Frage. Also war ein Riesending, als es damals rausgekommen ist. Wie gesagt, einfach diese Art und Weise, einfach kreative Spielkonzepte auf in dieser Form umsetzen zu können und damit auch so erfolgreich zu sein. Ich meine, natürlich war es auch erfolgreich, weil auch nicht viel benötigt wurde, um eben erfolgreich zu sein, so ungefähr. Indie-Game zeichnet sich ja gerade durch ein relativ geringes Budget aus, aber ich glaube, auch darüber hinaus war Braid einfach erfolgreich als, ja, wie gesagt, Beispiel, dass es eben so auch laufen kann. Allgemein die Generation, sage ich jetzt mal, der Indie-Games wurde damit so ein bisschen losgetreten. Über Kickstarter haben wir schon ein bisschen ausführlicher geredet. Ich glaube, das war auch noch einer der ganz entscheidenden Faktoren, der das Ganze eben so angetrieben hat. Aber nach Braid kamen dann ja haufenweise extrem erfolgreiche Indie-Spiele. Sachen wie Limbo, wie Fez, da gibt es ja zahllose. Grundlegend, glaube ich, ist das mit dieser Generation der Indies schon ziemlich gut zusammengefasst. Ich startete natürlich erst 2009, auch erst 2010 und 11 wurde es erst richtig groß. Aber trotzdem, glaube ich, hat man da gesehen, dass eben gerade digitale Distribution und die weit verbreitete Internetanschluss und eben auch sowas wie Xbox Live und PSN, das eben den Leuten auch erlaubt, quasi sagen wir, relativ einfach und günstig eben ihre Spiele zu vertreiben. Das sorgt eben auch dafür, dass man ja, einfach ein riesiges Publikum erreicht mit relativ einfachen Mitteln. Also quasi das, was man sich am meisten spart an Kosten, sind eben die Kosten fürs Marketing. Und dass Spielprinzipien wie zum Beispiel 2D-Plattformen auch heutzutage immer noch genauso gut funktionieren wie vor 20 Jahren. Ich glaube, das ist jetzt im Zeitalter eines Marius, das natürlich mit Galaxy in die 3D-Welt übergegangen ist, aber trotzdem letztendlich immer noch ein Plattformer ist, würde ich behaupten, diese Spielprinzipien sind halt unverwüstlich. Also natürlich funktionieren die heutzutage immer noch und die sind relativ einfach zu produzieren und wenn man dann eben so Kosten wie Marketing und Vertrieb weglässt, dann ist es durchaus gut realisierbar mit einem relativ kleinen Budget und ich glaube, dadurch hat sich einfach gezeigt, dass Indie-Spiele hier durchaus große Vorreiter waren und das ist natürlich auch extrem cool. Ich meine, für uns Spieler, dadurch wird die ganze Industrie kreativer. Wir haben ja schon öfters mal über die Indie-Spiele geredet und über das, was die so mitgebracht haben an Entwicklungen für den Rest der Industrie. Und ich würde behaupten, die ganze Industrie ist um einiges kreativer geworden in den letzten Jahren. Definitiv. Also zuerst mal natürlich ist Super Mario natürlich schon mit Super Mario 64 in 3. 64, ja, natürlich. So rückständig war man hin oder doch wieder, nicht? Aber du hast natürlich völlig recht, 2D-Plattform funktioniert natürlich immer noch und wie du auch schon gesagt hast, die Kreativität, die über die Indie-Szene auch auf die normale Industrie jetzt sozusagen abgefärbt hat, lässt man jetzt auch daran erkennen, dass jetzt sogar große Studios oder teilweise versuchen, Spiele zu entwickeln, die ja wie Indie-Spiele aussehen. Ich glaube, wir haben noch nicht wirklich darüber geredet, aber Ubisoft hat ja neulich zwei Spiele angekündigt, die eigentlich erst aussehen, als könnten es Indie-Spiele sein. Den einen Titel habe ich wieder vergessen, da ging es um den Ersten Weltkrieg, der andere ist Child of Light. Ein von Ubisoft entwickeltes, ja, ich weiß gar nicht, ob ich da JRPG sagen kann, weil es ja nicht aus Japan kommt, aber eigentlich an sich von der Mechanik her anscheinend im Stil eines JRPGs entwickelt wird. Was übrigens auch ziemlich gut aussah, von daher kann man da schon sagen, also die Indie-Szene hat definitiv wahrscheinlich auch ihren Einfluss auf die normale Industrie gehabt, wobei natürlich man das jetzt auch nicht überschätzen sollte. Natürlich gibt's immer noch die ganzen großen AAA-Titel, die nichts mit Indie-Spielen zu tun haben, aber trotzdem natürlich sieht man da auch diese Entwicklung. Man muss aber auch natürlich dazu sagen, ja, Indie-Spiele ist jetzt noch nicht so alt. Natürlich, wenn wir jetzt sagen, ja, die sind diese Generation wirklich groß geworden, aber man muss natürlich auch sagen, natürlich die Anzahl von Indie-Spielen wird auch immer größer. Es wird auch für Indie-Entwickler immer schwerer, sich aus dieser großen Masse auch wirklich herauszuheben. Ich habe neulich jetzt auch schon gelesen, dass es auch immer mehr Spieler gibt, die halt auch sagen, es war ganz schön, jetzt mal wieder eine Reihe von 2D-Plattformern zu spielen. Mittlerweile ist gefühlt jeder zweite Indie-Titel ein 2D-Plattformer oder ein Rock-Titel oder sowas. Dementsprechend muss man auch dazu sagen, kann der Markt immer noch gesättigt sein. Natürlich gibt es auch immer noch andere Beispiele, wie neulich kam jetzt heute Stanley Parable raus oder andere, He's Gone Home? Dieses eine, wo du nach Hause kommst und deine Familie ist weg. Solche Spiele. Also es gibt immer noch genügend Indie-Spiele, die auf jeden Fall neu sind, die super kreativ sind, aber ich habe das Gefühl, bei manchen macht sich auch so langsam schon wieder ein bisschen Übersättigung breit. Ich weiß nicht, wie die das... Ja, ich glaube, die Sache ist nicht unbedingt Übersättigung, also natürlich auch Übersättigung. Ich glaube, die Sache ist auch einfach die, dass eben eine gewisse Stagnation in der Kreativität erreicht ist. Also ich meine, die Indie-Industrie entwickelt sich ja quasi parallel zu unserer normalen Industrie und sobald die wirklich erfolgreich war, hat man halt auch gesehen, dass viele Leute eben relativ unkreativ in dem Sinne funktionierende Konzepte innerhalb der Indie-Branche quasi aufgegriffen haben, um dann eben ihren Teil vom Kuchen abzubekommen, so ein bisschen in Anführungsstrichen. Also weißt du, was ich meine? Dass es letztendlich so ist, dass zwangsläufig dann irgendwann einfach auch Leute anfangen, eben Konzepte zu kopieren, die eben schon erfolgreich sind, wie zum Beispiel 2D-Plattformer, die mit Super Meat Boy, die mit Braid, die mit vielen anderen sehr, sehr coolen, kreativen und auch sehr gut gemachten Spielen eben schon erfolgreich waren, einfach eben quasi da auf Indie Niveau ebenfalls was in die Richtung zu programmieren, das eben ja an Kreativität dann doch ein bisschen was zu wünschen übrig lässt vielleicht und sich deswegen nicht mehr so richtig aus der Masse heraussticht, obwohl es wahrscheinlich trotzdem immer noch handwerklich ein ganz gutes Spiel ist. Diese breite Akzeptanz und diese auch wirklich, sagen wir mal, für jeden zugänglichen Möglichkeiten Indie-Spiele zu produzieren und eben zu vertreiben, die sorgt natürlich auch dafür, dass Leute Indie-Spiele produzieren, die es dann letztendlich mit einer, na, sagen wir mal, etwas anderen Einstellungen, als es vielleicht bei manchen Indie-Pionieren der Fall ist, daran gehen. Und ich glaube auf jeden Fall, dass zum einen der Markt übersättigt ist, aber ich glaube auch einfach, dass es eine ganz normale Stagnation eben in diesem Entwicklungsprozess der, sagen wir jetzt mal, Parallelbranche ist. Also es ist natürlich jetzt eigentlich nur eher, vielleicht sollte man es eher Genre nennen als Branche. Ist ja eher quasi so eine Art Genre, auch wenn das auch nicht so richtig passt. Aber ich denke, die meisten werden wissen, was ich meine. dass einfach auch in der Indie-Game, im Indie-Game-Bereich eben auch da einfach irgendwann, sagen wir mal, eher Massenware produziert wird, die dann an Kreativität durchaus zu wünschen übrig lässt. Das ist ja ganz normal, das ist ja auch letztendlich okay. Also wie du schon gesagt hast, es gibt immer noch heutzutage noch sehr, sehr kreative Spiele. Und natürlich wird es einfach auch ein bisschen mehr Kram produziert, den man eben nicht, ja, der vielleicht nicht ganz so cool ist. Zur Anfangszeit der Indies, wo eben nur die wirklich kreativen und coolen Konzepte wirklich bekannt geworden sind, war es vielleicht noch ein bisschen was anderes. Da musste man sich noch nicht so Gedanken drüber machen. Jetzt, wo eben Indie etwas ganz Normales ist und mit breiter Unterstützung auf Seiten der PlayStation und des PCs ja sowieso und auch ein Stück weit auf der Xbox Live, auf der Xbox One. In solchen Zeiten ist es halt schon so, dass man sich auch als Indie-Spielspieler, sage ich jetzt mal, als jemand, der sich dafür interessiert, auch einfach da nochmal ein bisschen mehr informieren muss, als einfach nur Indie. Plattformer wird schon gut sein. Heutzutage kriegt man halt von den meisten Spielen etwas mit, egal ob sie eben jetzt wirklich extrem kreativ und gut sind oder eben nicht. Aber ansonsten, glaube ich, ist das ja eigentlich, wie gesagt, eine ganz normale Entwicklung. Schauen wir jetzt mal, was in Zukunft aus Indie-Spielen wird, wie du es gerade schon angesprochen hast. Ich meine, Ubisoft produziert mittlerweile Indie-Spiele, in Anführungsstrichen. Sie nehmen einfach weniger Budget in die Hand und bauen etwas einfacheres Spiel, das eben... Ja, ich glaube, die großen Publisher merken halt, dass man auch mit weniger Aufwand, ich glaube, die meisten Leute haben das Gefühl, dass gerade die Technik etwas ist, das eben kaufentscheidender Grund ist. Und ich glaube, sie merken jetzt eben, dass ein kreatives Spielkonzept auch ohne große Technik, und ich meine, die Technik ist meistens die, die das große Budget verschlingt, weil sie eben dann einfach, ja... Beziehungsweise das, was wir auch schon öfter gesagt haben, ich meine, Rayman Legends sieht fantastisch aus, ohne jetzt das grafisch aufwendigste Spiel zu sein. Aber ich glaube, was 2D-Grafik angeht, ist Rayman Legends vom Artstyle her vielleicht eines der Spiele, das mit am schönsten diese Generation ausgesehen hat, auch in HD. Ich nenne das deswegen, weil die, weil zum Beispiel Child of Light auf dieser Engine basieren wird. Und deswegen. Also es muss nicht immer bombastische 3D-Grafik sein, genauso wie Cell-Shading genauso schön sein kann. Ja, absolut. Das meine ich eben. Also ich glaube, man sieht langsam einfach mittlerweile ein, dass Technik nicht alles ist und dass man eben anhand von Indie-Spielen sieht, dass es eben auch mit geringerem Budget und geringerem Aufwand durchaus erfolgreiche und coole Titel sich produzieren lassen. Mal schauen, wie das sich in Zukunft entwickelt. Ich hoffe ja, dass das jetzt mit Ubisoft eher eine Ausnahme ist. Ich hoffe nicht, dass jetzt irgendwie EA und Activision Blizzard anfangen, haufenweise Indie-like Titel zu produzieren, sodass der Indie-Markt dann doch wieder fast ausstirbt. Bleibt mal abzuwarten. Aber dann würde ich sagen, gehen wir auch weiter und zu einem Spiel, das glaube ich, für uns beiden, jetzt wird's wieder, ich sehe schon Karls Kommentar. Wir sollten nicht zu lange drüber reden. Richtig. Wie oft wir in dem einen Podcast Dark Souls erwähnt haben. Jetzt fangen wir mal woanders an, aber letztendlich geht es ja in dieselbe Richtung. Und zwar Demon's Souls kam auch 2009 raus. Ich glaube, das ist für viele noch unterm Radar geflogen. Mit Dark Souls kam dann eben dieser große Hype, aber Demon's Souls war eben letztendlich ist Demon's Souls nichts anderes als Dark Souls. Natürlich, Dark Souls noch gewisse Dinge verändert und angepasst und die Welt ist ein bisschen eine andere, aber vom Prinzip her ist in Demon's Souls ja schon alles verankert, was in Dark Souls dann eben so berühmt und berüchtigt auch ein Stück weit geworden ist. Und vielleicht erzählst du mal ein bisschen was dazu einfach. Ich meine, du hast Demon's Souls ja gerade auch schon gespielt. Zumindest angefangen, richtig. Richtig, ich konnte ja nicht, das ist ja ein Konsolen-Exklusivtitel, von daher kann ich es leider nicht spielen, auch wenn ich gern wollte, aber ja, kannst du mal ein bisschen deine Eindrücke schildern. Ich meine, wir werden natürlich nachher noch auf Dark Souls eingehen und das machen wir wahrscheinlich einfach jetzt genau bei Demon's Souls dabei. Ja, ich denke, wir reden jetzt einfach auch ein bisschen über die Souls-Serie allgemein. Ich meine, wir haben jetzt schon oft über Dark Souls geredet und ich meine, Demon's Souls ist das, was so ein bisschen angefangen hat. Ich meine, Demon's Souls ist noch nicht wie bei Dark Souls diese ganz offene Welt, sondern man hat diesen Nexus, der die ganzen Welten verbindet, aber man hat auch da schon wirklich diese, also wenn man anfängt, man kriegt relativ wenig gesagt, man findet sich dann von allein ein bisschen ins Spiel rein. Es gibt keine strikte Reihenfolge, wie man die Welten abarbeiten muss. Also man ist auch da trotzdem wieder völlig frei, man betritt diese Gebiete, man wird oft sterben, muss dann wieder an den Beginn des Levels zurück. Von daher, Demon's Souls ist eigentlich, also wenn man erst Dark Souls und dann Demon's Souls gespielt hat, merkt man schon die Schwächen, die Demon's Souls hat, definitiv. Also Demon's Souls hat definitiv meiner Meinung nach ein paar, ich würde nicht mal sagen, dass es unbedingt frustiger sein muss, weil die Bonfires in Dark Souls auch relativ weit immer verstreut sind, teilweise. Aber man merkt schon, dass Dark Souls auf jeden Fall die Weiterentwicklung von Demon's Souls ist. Und ich glaube, was die Souls-Serie wirklich so, warum die da einfach so tolle Spiele sind. Ich meine, wir haben das schon so oft gesagt, das ist diese Welt, diese düstere Welt, das tolle Setting, wie Merlin auch schon oft gesagt hat, diese ganz tolle Lore, die sie da gebaut haben, die nicht wirklich so im Vordergrund steht, die Story steht nicht im Vordergrund, aber vielleicht eines der besten Titel der Generation, was Gameplay angeht, fantastische Kämpfe, fantastisches Kampfsystem. Ich glaube, selten habe ich in einem solchen Spiel das Gefühl gehabt, das Gefühl von Erfolg irgendwie verspürt, wenn man es geschafft hat, einen Boss umzulimiten oder selbst einfache Gegner, wenn man da eine Gruppe von einfachen Gegnern geschafft hat, ohne Schaden an denen vorbeizukommen und ganz viele andere Sachen. Ja, ich merke schon, ich fange schon wieder an, zu viel zu sagen. Wir haben es ja schon so oft gesagt, ihr wisst ja, wir zwei sind ganz große Fans von Dark Souls und auch das bisschen, was ich von Demon's Souls gespielt habe, war auch fantastisch. Und ich kann's fast nicht mehr abwarten bis Dark Souls 2, was ja eigentlich auch noch dann zu dieser Generation zählt und ich bin sehr gespannt. Ja, absolut. Ich will da jetzt auch gar nicht mehr irgendwie noch in große Rants verfallen. Du hast es schon genau gesagt. Ich glaube, alle wissen mittlerweile, was Dark Souls ausmacht. Und ich glaube, die meisten werden es ja wahrscheinlich mittlerweile auch gespielt haben. Es ist jetzt ja nun wirklich kein Geheimtipp mehr. Demon's Souls vielleicht schon ein bisschen eher, ja, wie du schon gesagt hast. Ja, ich glaube, da, was du schon gesagt hast, war einfach in Demon's Souls war eigentlich schon alles angelegt, was in Dark Souls 2 dann noch leicht verbessert zum Tragen gekommen ist. Ja, Dark Souls 1, ja, richtig. Ich war jetzt schon gerade bei Dark Souls und Dark Souls 2. Genau, bei Demon's Souls und Dark Souls 1. Und von daher denke ich, ja, haben wir da schon zur Genüge drüber geredet. Ich glaube, eine auch dieser, man kann irgendwie sagen, eine dieser großen Franchises vielleicht schon ein Stück weit. Ich glaube, gerade auch Dark Souls 2 ist ja sehr, sehr gehypt und auch heiß erwartet. Trotzdem glaube ich, eine dieser Franchises, die quasi keine großen Auswirkungen letztendlich, zumindest was jetzt eben, sagen wir mal, die Kernspielelemente irgendwie sind, auf die restliche Industrie hat. Ich glaube, was zum Beispiel einen Unterschied macht, ist zum Beispiel sowas wie Multiplayer-Modus. Ich glaube, da haben sich viele Leute an Dark Souls dran orientiert. Aber dieser Spielstil quasi, meine ich, also dieses etwas schwere, ich meine, wie gesagt, ich bin immer noch schwierig, Dark Souls sehr, sehr schwer zu nennen, weil ich eigentlich das Gefühl habe, dass das ist, aber diese Art und Weise eben, wie die Welt auf dich reagiert und wie unnachgiebig sie ist und wie sehr sie dich dann auch sehr konsequent bestraft, ich glaube, das ist tatsächlich immer noch sehr, sehr einzigartig und ich glaube, das hat Demon's Souls schon genauso ausgemacht. Ich glaube, deswegen gab es auch schon so eine treue Fangemeinde bei Demon's Souls, die eben auch sich sehr freudig auf Dark Souls gestürzt hat und auch an dieser Franchises, bei denen es tatsächlich sehr gut funktioniert hat, dass der zweite Teil vom Prinzip her so konsequent den ersten Teil fortgeführt hat, dass eigentlich sich alle einig waren, zumindest so wie ich das bislang mitgekriegt habe, dass Dark Souls das bessere Spiel ist. Also man hat das ja oft so, dass die Leute dann gerade, wenn es Veränderungen gibt, dann doch sagen, ach, der erste hat mir besser gefallen. Aber die meisten Leute, die ich eben kenne, die Dark Souls und Demon's Souls gespielt haben, die sagen, Demon's Souls war ein tolles Spiel, aber Dark Souls ist schon das bessere Spiel. Das macht mehr Spaß, das ist einfach die perfekte Fortsetzung dafür, auch wenn sie riesen Demon's Souls-Fan waren. Also von daher, ich glaube, relativ einzigartig einfach auch als Franchise oder als Zwei-Spielserie quasi, jetzt demnächst Drei-Spielserie in dieser Generation. Und das Interessante ist ja, dass ich neulich gelesen habe, dass Demon's Souls ja auch tatsächlich, dass Demon's Souls tatsächlich Sony gehört, mehr oder weniger. Und deswegen theoretisch ein Demon's Souls 2, wenn es rauskommen würde, auf jeden Fall Sony-exklusiv sein würde. Bände. Ja, absolut. Es gibt nämlich Leute, die sie wollen haben, das nämlich haben, Demon's Souls 2. Es ist ja auch so, dass sie deswegen ja auch Dark Souls das zweite genannt haben. Also eine Fortsetzung von Demon's Souls hätte eben ein weiterer Exklusivtitel sein müssen. Dark Souls, es ist ja so ein bisschen Diskussion, inwieweit das in einer Welt, in einem Universum spielt und wie das alles so zusammengehört, so ungefähr. Aber deswegen eben halt Dark Souls und Demon's Souls, deswegen gibt es da durchaus einen Unterschied. Das nächste auf unserer Liste, was steht da? Bei mir steht Batman Arkham Asylum. Batman Arkham Asylum, ja, stimmt. Ja, dann würde ich sagen, reden wir darüber. Ich war schon eins weiter, ich war schon bei Uncharted. Spoiler. Oh nein. Ja, Batman Arkham Asylum. Auch das so eine Franchise, glaube ich, die man jetzt durchaus als Franchise bezeichnen kann. Ich meine, gerade ist ja erst... Batman als Franchise, ja. Ja, also ich meine, die Arkham... Ja. Franchise, sage ich jetzt mal so ungefähr. Ne? Also die Rocksteady-Spiele halt, auch wenn der neueste Teil ja nicht von Rocksteady ist, aber es ist ja quasi dasselbe Universum. Batman Arkham Asylum habe ich mir damals geholt, ich glaube ein bisschen später als zum Launch. Ich glaube, ich habe die ersten Tests gelesen und habe dann gesehen, wie unfassbar begeistert alle davon waren, gerade weil es eben so alle sagten, das ist das beste Superhelden-Spiel, das es bislang überhaupt gab. Habe es mir ein bisschen später dann geholt, auch in einem Steam-Sale und muss sagen, Arkham Asylum war ein ausgezeichnetes Spiel. Also der ganze Stil dieser Welt, wo man sich wirklich sehr auf diesen völlig überzeichneten Comic eben berufen hat. Batman, dieser unendliche Muskelberg einfach nur quasi. Die ganzen coolen Gadgets, der Joker, der von Mark Hamill damals gesprochen wurde, ausgezeichnet synchronisiert, das ganze Arkham Asylum, die Atmosphäre war richtig, richtig gut. Natürlich auch, und das muss man wirklich dem Spiel auch nochmal richtig groß zugutehalten, ein extrem gutes Kampfsystem, also dieses Free-Flow-Kampfsystem war super spaßig, trotzdem hat es einen gewissen Anspruch, ich fand die perfekte Mischung eigentlich, hat super viel Spaß gemacht, da rumzueiern. Ich glaube, das macht dieses Spiel auch eben zu einer Art perfektem Spiel, würde ich jetzt mal sagen, weil es eben Atmosphäre, Geschichte und extrem gutes Gameplay vereint. Ich weiß gar nicht, wie das damals so abgeschnitten hat. Ich glaube, es war auch ziemlich, wurde auch ziemlich hoch bewertet. Nicht so hoch völlig wie das später Arkham City, aber... Was ja wahrscheinlich auch das bessere Spiel ist. Ich meine, das ist Arkham Asylum bloß und größer. Trotzdem, also Arkham Asylum war ein ganz, ganz ausgezeichnetes Spiel. Auch das werde ich demnächst mal wieder rauskramen und nochmal durchspielen. Auch das war ein Spiel, wo man eigentlich ein Gamepad braucht. Ich glaube, das habe ich auch im Gamepad gespielt, weil ja, die Tastatursteuerung auf dem PC ziemlich mehr war. Aber trotzdem, auf jeden Fall eine auch der, sagen wir jetzt mal, coolen Rand-Franchises. Also es ist kein Call of Duty, es ist keine dieser großen Franchises, die eben ne, genreübergreifend dominieren, aber es ist eben fast so eine Art kleines Nischen-Game, weil es eben so ein ja, Superhelden-Action-Spiel sehr erwachsen ist, das trotzdem erfolgreich genug war, um eben diese große Franchise zu spawnen. Und das, wie gesagt, ich glaube, es existiert so ein bisschen eher am Rand, es ist nicht dieser riesige Kern aus den richtig erfolgreichen Franchises, aber ich glaube immer noch mehr als erfolgreich genug für eben das, was sie damit erreichen wollen. Und auch ein ganz tolles Spiel. Also eins dieses Spiel, das völlig zu Recht genauso erfolgreich und beliebt ist, wie es ist. Ohne jetzt irgendwie da eine Aussage darüber treffen zu wollen, ob das vielleicht bei Call of Duty nicht der Fall ist, aber ich habe irgendwie da das Gefühl, tatsächlich, das stimmt wirklich in diesem Spiel alles. Hast du eigentlich jemals ein Spiel aus der Serie gespielt? Ich habe nochmal die Demo gespielt und da war es dann wieder zu viel Stealth. Ja, stimmt, ja. Da kann man die ja nicht mitkommen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen überrascht. Als ich so die ersten Bilder gesehen habe, dachte ich so, ja gut, Lizenzspiel Batman kann ja nur schlecht werden. Ja, ich glaube, es ging vielen. Als ich dann die erste Wertung gesehen habe, dachte ich so, wirklich? Anscheinend doch ein bisschen mehr. Ich war echt überrascht, weil das Spiel ist bei mir halt total unter den Radar geflogen. Ich habe es bis heute nicht gespielt, aber die Wertungen und auch die Fortsetzungen und so weiter sagen ja eigentlich alles darüber aus. Und ich war... wirklich überrascht, das gebe ich ganz eindeutig zu. Das hätte ich nicht so erwartet. Ja, war auch wirklich ein cooles Spiel. Bosskampf im ersten gegen Killer Croc war ein ganz ausgezeichnete Actionsequenz auch. Da musste man über so, da war man in der Kanalisation und musste eben über so Planken quasi, die auf dem Wasser lagen, so flüchten und Killer Croc kam zwischendurch hoch. Da musste man mit einem Batarang bewerfen, damit er wieder zurück ins Wasser verschwindet. Extrem coole Momente, also wirklich atmosphärisch ein super tolles Spiel. Und eine extrem gute Synchronisation. Also wie gesagt, Mark Hamill. Aber scheint ja auch so zu sein, dass da wirklich Leute auch wirklich dran gearbeitet haben, die dann auch anscheinend ja etwas persönlicher verbinden mit der Batman-Franchise und dementsprechend dann auch ihren Stempel da drauf gelegt haben. Oder würdest du sagen? Ja, der Spielautor war eben auch ehemaliger Batman-Comic-Autor. Ja, also der hat auch an der Franchise gearbeitet. Das merkt man in dem Spiel einfach ran. Also das ist wirklich eine, ich glaube, die beste Comic-Umsetzung bis heute, würde ich behaupten. Kenne ich gar keine große andere Comic umsetzen, außer jetzt Marvel vs. Capcom, also Beat'em-Ups, die jetzt irgendwie... Ich meine, es gibt natürlich die klassischen Lizenzspiele nach Filmen, aber ja. Sowas zum Beispiel meine ich auch, aber gut, das ja, Filmlizenzverwurstung, das ist ja eh so eine etwas andere Geschichte. Ja gut, dann kommen wir jetzt, würde ich sagen, zu Uncharted. Uncharted 2, Among Thieves. Ja. Uncharted 1 haben wir beim letzten Mal rausgelassen, ne? Ja, weil... auch Uncharted 1 war damals schon ein gut bewertetes Spiel und auch bei Fans auch wieder beliebt, aber ich würde definitiv sagen, mit Uncharted 2 hat sich ja die Serie wirklich dann zu dem gemausert, was sie jetzt heute ist. Einer der größten ja Sony-Franchise, die ist, oder einer der bekanntesten Sony-Franchise der letzten Generation. Und das meiner Meinung nach auch völlig zu Recht. Also ich glaube, mit Uncharted 2 hat Naughty Dog eben das, ja perfektioniert, was sie im Einsatz ein bisschen angedeutet haben, nämlich dieses groß cineastische Spielerlebnis, dieses Hollywood-Spielerlebnis, das schon im Einser ganz gute Motion Capturing, was in 2 nochmal viel besser geworden ist. Auch grafisch hat sie die PS3 damals nochmal in Sphären gebracht, wo man dann endlich auch gesehen hat, wo ist der Unterschied zwischen Xbox 360 und PlayStation 3. Also ich würde sagen, Naughty Dog hat da es geschafft, wirklich die PlayStation 3 auszureizen. Ich erinnere nur an die Sequenz, wo man in Tibet ist, in dieser einen Stadt, wo man dann über das ganze Tal gucken kann, oder auch im die Himalaya oder die Zugsequenz, wo man dann vom Dschungel in die Berge hochfährt und sich das dann Ganze währenddessen verändert. Also grafisch auch wirklich ein sehr eindrucksvolles Spiel, und es hat einfach ja super viel Spaß gemacht. Glaube ich, ist immer noch mein Lieblings-Uncharted-Teil, noch vor 3, glaube ich. Also 3 ist, glaube ich, auch bei den Fans ein bisschen schlechter bewertet, wegen ein paar Spielstellen, die auch ich vielleicht ein bisschen komisch fand, nicht alle davon. Also bei manchen wird die Wüstenszene beziehungsweise die Szene ganz am Ende, jetzt ohne mal zu spoilern, noch ein bisschen kritisiert, aber an sich auch natürlich ein sehr gutes Spiel. Ich würde sagen, einer der größten neuen IPs, die diese Generation gesehen hat. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ausnahmsweise endlich mal eine der konsolenexklusiven Franchise, bei der ich mitreden kann. Und ich finde, das sagt schon fast alles. Also ich meine, ich habe nicht mehr Heavy Rain auf der Konsole gespielt, was irgendwie das viel interessantere Spiel eigentlich für mich sein müsste. Trotzdem habe ich aber eben die 3 Teile gespielt. Muss auch sagen, dass der 2. Teil mir definitiv am besten gefallen hat. Ich glaube hauptsächlich wegen der Story. Ich finde, gameplay-mäßig haben sich 1, 2 und 3 gar nicht so viel genommen, hatte ich das Gefühl. Zumindest für mich persönlich nicht. Ich habe sie alle 3 auch back-to-back gespielt. Da habe ich nicht so einen riesen Unterschied gesehen. Klar, es gab so ein paar Komfortfunktionen, das hat alles ein bisschen besser funktioniert, aber so grundlegend hatte ich das Gefühl, dass sich da gar nicht so viel getan hat. Ich fand die Geschichte im 2. Teil einfach am interessantesten. Auch wenn sie mir so ein bisschen zu over the top war, das habe ich auch schon öfters mal gesagt, dass ich damit so ein bisschen das Problem hatte, dass es mir zu cineastisch war und ein bisschen zu abgedreht zum Teil. Aber trotzdem, ja, auf jeden Fall einen der großen neuen IPs, letzte Generation. Ich meine, Naughty Dog war natürlich ohne Frage auch davor schon erfolgreich, aber Naughty Dog ist jetzt der große Token-Entwickler, so wie es quasi letztendlich mit Bungie und Halo für Xbox war, ist eben Naughty Dog für Sony, ja, das große Zugpferd, würde ich jetzt mal behaupten. Last of Us, auf das wir später noch kommen werden, ist ja eine weitere Kerbe eben Accomplishment-Brett dieses Entwicklers. Ja, ich meine, was man auch schön sehen kann, ich meine, Naughty Dog hat auch, man muss sich nur mal, ohne jetzt wieder auf Wertung eingehen zu wollen, aber wenn man sich die Wertungsschnitte der letzten, der Naughty Dog-Spiele seit der PlayStation 1-Serie anschaut, dann sind da nur Top-Titel dabei. Also ja, ich glaube eigentlich alle kratzen an der 90-Grenze und das sagt eigentlich schon alles über diese Studie aus. Also was diese Studie anfängt, wird anscheinend auch irgendwie zu Gold. Ja, ich glaube, was Uncharted 2 natürlich, Uncharted 1 hat, da hatte ich immer das Gefühl, da war noch nicht dieses Cineastische so im Vordergrund, was dann letztendlich auch diese tollen Szenen, also diese großen Szenen, an die man sich im 2 oder im 3 erinnert, die gab es im 1 noch nicht so. Im 1 hatte es noch mehr das Gefühl, dass ein bisschen mehr straightforward klettern, erkunden, Anführungszeichen, schießen, auch im etwas kleinen, geringen Cast und so weiter, aber ich glaube, 2 und 3 haben das Ganze natürlich nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben, aber ja, definitiv einer der, ja, erfolgreichsten und größten neuen Franchise, definitiv. Ja, absolut. Und es wurde ja ein neuer Titel ja auch schon angekündigt, das kann ich ja schon mal sagen. Vielleicht hat es jemand gesehen, eine Stunde vor PlayStation Launch, ein neuer Teaser. Es wird also ein neues Uncharted geben. Das war nicht so ganz sicher, weil Naughty Dog bisher noch nie eine IP in die nächste Generation mitgenommen hat. Dementsprechend wird es ja eine Premiere sein. Aber ich meine, bei Uncharted, wie wir es gerade schon gesagt haben, und dem Erfolg, den es hatte, hätte man vielleicht auch ein bisschen damit rechnen können, auf jeden Fall. Und ist wahrscheinlich die sinnvolle Franchise, um sie zu übernehmen, quasi. Das stimmt, auf jeden Fall. Ja, dann gehen wir, würde ich sagen, weiter. Borderlands. Borderlands steht hier bei mir als nächstes und ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei Witcher 1 und 2. Vermutlich werden wir in diesem Fall eher über Borderlands 2 eigentlich reden müssen. Beziehungsweise du wirst wahrscheinlich eher über Borderlands 2 reden müssen. Stimmt. aber so grundlegend glaube ich, der wichtigere Titel von den Zweien auf jeden Fall, der wesentlich größere Titel, der auch um einiges, würde ich sagen, bessere Titel ist. Aber in Borderlands 1 war ja schon vom Prinzip her, was das Spielprinzip eben angeht, eigentlich alles schon angelegt. Und ich finde bis heute noch absolut unkaputtbar und absolut genial. 4-Mann-Koop mit Diablo-mäßigem Suchtfaktor, mit Waffensammeln. Einer großen Welt, abgedrehten Charakteren, abgedrehten Gegnern und würde ich behaupten, eigentlich zeitlosen Cell-Shading-Grafik. Das ist ja eben der große Vorteil der Cell-Shading-Grafik. Außerdem mit einem Comic-Stil, der eben auch ganz gut dazu passt, diese Cell-Shading-Grafik. Von vorne bis hinten gutes Spiel. Also ich war schon vom ersten absolut begeistert. Kritikpunkte des ersten Teils waren ja oft noch, dass es eben so ein bisschen zu monoton wird auf lange Sicht gesehen, dass die Story nicht ganz so gut ist und relativ unkreativ und eben durch die zufallsgenerierten Waffen oft genug eben auch lang, doch ein bisschen, ja, sagen wir jetzt mal, über lange Durststrecken hinweg doch nicht so viel coole Loot letztendlich zu finden ist, wie man sich das erwünscht, wie man sich das erhofft hätte vielleicht. Aber insgesamt trotzdem schon auch ein absolut fantastisches Spiel. Also den ersten Teil habe ich mindestens genauso lange gespielt wie den zweiten. Ich habe alle DLCs durchgespielt, damals mit einem Kumpel zusammen. Ganz ausgezeichnetes Spiel. Und ich meine, du hast ja, das ist noch gar nicht so lange her, mit einem Kumpel ebenfalls angefangen, Borderlands 1 zu spielen. Ja, wir haben es auch schon durchgespielt. War ein richtig fantastisches Spiel und da muss man auch dazu sagen, ich glaube, Borderlands könnte wirklich das Spiel sein, was mich ein bisschen wieder mit dem First-Person-Shooter versöhnt hat. Ganz einfach die Verbindung mit dem RPG-Genre ist, glaube ich, so dieser springende Punkt gewesen, warum Borderlands für mich dann doch wieder interessant wurde und dann doch Spaß gemacht hat. Jetzt neben dem Coop-Faktor, wie du schon gesagt hast, oder wie wir auch schon, glaube ich, öfter gesagt haben, Coop macht viele Spiele einfach besser, als wenn man sie alleine spielt. Und ich glaube, ich stimme dir bei den Kritikpunkten zu, ohne jetzt zu wissen, ob Borderlands 2 es besser gemacht hat, auch in der Vermutung, dass sie es wahrscheinlich besser gemacht hat. Aber ja, die Story war eigentlich zum Vergessen. Um ehrlich zu sein, habe ich mich, ich glaube, spätestens nach 4 Stunden habe ich mich nicht mal mehr drum gekümmert, um was es eigentlich geht, sondern habe einfach Missionen angenommen und da sind wir einfach losgezogen, wo der Zeiger uns gezeigt hat und haben uns durchgeballert. Ich wusste schon, dass es irgendwie da um diese Vault ging, aber um ehrlich zu sein, da gab es ja nie irgendwas, was dich irgendwie in die Story reingehuckt hat. Also ja, absolut. Also ja, ich würde sogar fast behaupten, so wirklich eine Story hat das Spiel ja eigentlich gar nicht. Aber es hat halt so einen Backdrop, der dich irgendwie motiviert. Und wenn man sich jetzt alle Questtexte ganz genau durchliest und vielleicht auch ein bisschen die DLCs mit einbezieht, dann ist das schon ein bisschen mehr als nichts. Aber du hast auf jeden Fall absolut. Aber ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache. Ich glaube, im Coop nimmst du dir noch irgendwie selten die Zeit, dir noch wirklich diese Text durchzulesen, weil ja, wenn einer wirklich absolut vielleicht Bock hat, das zu tun, und der andere halt weiterläuft, dann machst du halt auch das Fenster zu. Absolut, das wollte ich jetzt gerade auch noch sagen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem des ersten Teils, was auch schwierig zu lösen ist, glaube ich eben. Du hast absolut recht. Wenn du im Koop spielst, dann gerät die Story sowieso zwangsläufig in den Hintergrund. Also selbst wenn sie cool ist und du dich dafür interessierst, im Normalfall steht dann das Spielprinzip im Vordergrund. Also zu zweit eine Story zu erleben ist eigentlich, also ich glaube, es gibt spezielle Spiele, bei denen das schon so funktioniert. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass bei Borderlands die Story nicht über Zwischensequenzen vorangetrieben wird, wo dann beide den Controller hinlegen müssen, wie bei Gears of War zum Beispiel, wo du ja auch im dritten Teil 4er-Koop hast. Wurde halt alle die Controller runterlegen und sich halt die Zwischensequenz anschauen. Ich meine, bei Borderlands, da geht's halt sofort weiter und da gibt's halt diese Stimme, die dann halt was sagt. Aber da höre ich dann ehrlich gesagt auch nicht mehr genau hin, weil ich dann bespreche, welches Quest wir als nächstes annehmen und so weiter. Und dann geht das halt völlig verloren. Ja, absolut, du hast natürlich recht. Also man hätte es auch anders präsentieren können. Jetzt der zweite Teil, da ist tatsächlich eigentlich alles besser. Also ich muss gerade sagen, die Story, und ich glaube, das ist ja auch bei vielen Leuten so, die Story ist immer noch wacky und sie steht immer noch nicht absolut im Vordergrund, aber sie ist viel mehr vorhanden. Sie ist viel mehr ein roter Faden durch das Spiel. Die Charaktere vor allem, und ich glaube, das macht auch einen großen Unterschied, sind im zweiten Teil wesentlich detailreicher gezeichnet, spielen eine wesentlich größere Rolle und sind auch ein bisschen ikonenhafter. Und ich glaube, allein dadurch auch entsteht viel mehr eine Bindung zur Welt und Interesse an der Geschichte, weil du eben über die Charaktere auch ein bisschen mehr, sagen wir mal, Zugang zu der Story findest. Der Antagonist ist viel besser ausgebaut. Also ich meine, im ersten Teil gab es ja letztendlich keinen, zumindest nicht so wirklich. Ich denke, Handsome Jack ist halt, ne? Ja. Keine Ahnung. Ist absolut, sie kennt, glaube ich, jeder, der irgendwie in letzter Zeit Videospiele gespielt hat, selbst wenn Borderlands 2 nicht gespielt hat. Keine Ahnung, also es gibt einfach, das zweite Spiel einfach alles wesentlich besser gemacht, was die Belohnung angeht, was den Skillaufbau angeht, was Zusammenspielen der einzelnen Charakterklassen miteinander angeht, die Story auf jeden Fall, steht viel mehr im Vordergrund, ist viel präsenter und so, also ich denke, es ist einfach in jeder Hinsicht, es ist dasselbe Spiel einfach in jeder Hinsicht verbessert. Genau das, was ich auch erwartet habe, also ich muss sagen, ich war auch damals schon absolut begeistert, ich habe, wie gesagt, mit einem Kumpel zusammen den ersten Teil komplett durchgespielt, wir fanden ihn schon ziemlich cool, aber wie gesagt, es gab auch Kritikpunkte, als dann der zweite Teil kam, waren wir alle ziemlich gehypt. Und wir haben uns dann damals zum Launch direkt zu dritt das Spiel geholt und haben eben angefangen zu spielen. Also noch ein zweiter Kumpel ist dazugekommen und wir waren von Anfang an absolut begeistert. Also das Spiel lief komplett flüssig, es hat alles wunderbar funktioniert. Später hatte ich dann einige Probleme mit Verbindung zu meinen Kumpels, aber das ist vielleicht was anderes. Und waren einfach alle, wie gesagt, der absoluten Überzeugung, dieses Spiel ist einfach 100% besser in jeder Hinsicht als das erste Spiel und ist trotzdem immer dasselbe Prinzip. Von daher denke ich, also für mich auf jeden Fall die beste Koop-Erfahrung der letzten Generation. Hands down. Natürlich gibt es schon einige Konsolentitel, bei denen es vielleicht ähnlich gut war oder vielleicht mögen andere Leute mir auch widersprechen. Für mich auf jeden Fall absolut spot on und weil das ganze Spiel eben auch komplett auf Koop ausgelegt war. Also du hast von Anfang an gemerkt, das Spiel brauchst du eigentlich nicht solo spielen. Habe ich trotzdem gemacht und das ist nämlich jetzt eben die Sache mit der Story. Ich habe das Spiel auch einmal solo durchgespielt, weil ich eben doch die Story erfahren wollte. Ich glaube, das ist halt eben der Unterschied. Im Koop-Modus kriegst du trotzdem einige Teile der Story nicht wirklich mit oder passt nicht richtig auf und gerade wenn sie auch komplexer wird, wird sie natürlich auch ein bisschen schwerer zu verfolgen, wenn du es so nebenher machst. Aber die Story war eben gut genug, dass ich gesagt habe, ich will sogar allein das Spiel spielen, nicht nur im Koop, um eben die Story zu erfahren. Und ich finde, das ist ja schon auch eine Aussage darüber, wie eben die Qualität der Story auf jeden Fall auch angestiegen ist. Von daher definitiv einfach der bessere Teil der beiden Spiele. Beide auf jeden Fall spielenswert, aber ich würde auch immer noch sagen, man braucht nicht unbedingt den ersten Teil für den zweiten. Sollte ihn vielleicht einfach spielen, so wie ihr das zum Beispiel auch gemacht habt, aber man kann auch einfach mit dem zweiten einsteigen. Und das ist wirklich eine ganz ausgezeichnete Erfahrung. Also wenn man ein, zwei Freunde hat, Spiel holen, ransetzen und Spaß damit haben. Ja. Nächstes Spiel, das wird jetzt deine Fantirade, weil da habe ich nichts zu sagen. Ähnlich wahrscheinlich Mirror's Edge, ein Kritikerliebling, der finanziell oder von Verkaufszahlen her nicht ganz so erfolgreich war. Und zwar rede ich natürlich von Bayonetta, von Platinum Games. Meiner Meinung nach, ja, wahrscheinlich einer meiner Top 3 Spiele dieser Generation, ganz eindeutig. Wahrscheinlich das beste Fast-Pace-Action-Spiel, überdrehte Action-Spiel, das jemals entwickelt wurde. Und damals, glaube ich, eine der größten Überraschungen auch für mich, weil ich ehrlich gesagt, als ich erst Bilder gesehen habe, nicht ganz so davon überzeugt war. Es hat mich damals noch nicht ganz so angemacht, bis ich dann den Reveal-Trailer gesehen habe und auch die ersten Reviews gelesen habe. Dann dachte ich mir, vielleicht sollte ich mir das doch anschauen als Fan von solchen Spielen. Hab mir das dann in einer spontanen Kauflust dann zum Vollpreis gekauft, warum auch immer, und hab's reingelegt und ja, war hellauf begeistert. Ich würde sagen, noch nie hat Schnetzeln so Spaß gemacht wie mit Bayonetta. Fantastisches Kombosystem, fantastisches Kampfsystem, extrem gute Bosskämpfe, auf der Xbox 360 zumindest auch technisch alles so sauber, dass man das auch wirklich gut spielen konnte mit einer sauberen Framerate und keinem Tiering und so weiter. Eine sehr überdrehte, aber sehr passende Protagonistin, die auf gar keinen Fall, also die musste ich gar nicht verstecken vor einem Dante zum Beispiel aus Devil May Cry 3 oder so. In Coolness auf jeden Fall in nichts nachzustehen und ja, ich würde sagen, gameplay-technisch vielleicht eine der besten Erfahrungen neben Dark Souls, die ich diese Generation hatte. Und es kommt, Bayonetta 2 kommt auf der Wii U. Ich habe noch keine Wii U, aber es ist definitiv ein Spiel, wo ich auf jeden Fall ein bisschen verärgert darüber bin, dass ich es wahrscheinlich nicht zum Launch werde spielen können, aufgrund, da ich die Konsole nicht besitze. Aber also Bayonetta 1, absolut fantastisches Spiel. Wenn Bayonetta 2 nur im Ansatz so gut wird, hat die Wii U dann eine richtige Killer-Application da vor sich. Ja, fertig. Du hast ja nicht gespielt, aber wenn du das mal spielen würdest, mein Gott, das ist so ein tolles Spiel. Ja, ich weiß, also ich habe ja auch schon von dir mehr als einmal eben genau diese Fan-Triade gehört, wie eben gerade. Es sieht auch awesome aus. Also Hack and Slays und Devil May Cry im Stile ist auf jeden Fall mein Spiel. Ich weiß nicht, wie gut ich mit dem Schwierigkeitsgrad klarkommen würde. Ich meine, du hast schon gesagt, das war nie unfair, aber... Es ist nicht so schwer, also ich glaube... Also wenn du Devil May Cry 3 gespielt hast, Devil May Cry 3 war definitiv... Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich Devil May Cry 3 überlebt habe, überlebe ich das wahrscheinlich auch, das stimmt schon. Das war vielleicht nochmal ein anderes Kaliber, ja. Ja, definitiv, extrem cooles Spiel. Also auf hart ist Bayonetta schon echt hart, aber auf normal ist auf jeden Fall für Normalsterbliche schaffbar. Sehr gut. Ja, absolut. Ja, leider ein nicht ganz so erfolgreiches Spiel, wie es verdient hätte, aber immerhin hat es eine Fortsetzung gekriegt, auch wenn für dich natürlich ein bisschen ungünstig auf der Wii U, aber immerhin ist die Franchise nicht tot. Das stimmt natürlich. Also, das ist ja auch was wert. Mal sehen, wie gut es auf der Wii U läuft. Da bin ich ja noch ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, da ist das Publikum, da hätte es nochmal einen schweren Stand, aber andererseits, es wird von Nintendo gepublished, also nehme ich aber an, die Publicity wird dann auch irgendwie da sein, hoffentlich. Wird schon funktionieren. Ja, und damit sind wir mit 2009 auch durch und gehen über ins Jahr 2010. Und ein Spiel, das ich gerade schon erwähnt habe, Heavy Rain. Eigentlich das Spiel, was ich hätte spielen sollen auf der PlayStation 3, also das Exklusivspiel, das ich hätte spielen sollen. Warum ich das nicht gemacht habe, weiß ich auch nicht wirklich, weil ich, glaube ich, einer der relativ wenigen Leute auch bin, die Fahrenheit, also The Indigo Prophecy im Englischen, gespielt habe, das Vorgängerspiel, das, glaube ich, bei den meisten Leuten auch ziemlich am Radar geflogen ist und großer Fan davon war, obwohl es viele Fehler hatte. Heavy Rain habe ich trotzdem leider nie gespielt. Da musst auch du was zu sagen auf jeden Fall. Ich meine, du hast gespielt und ich glaube, du warst auch ganz begeistert. Ich wollte gerade noch erklären, warum du es eigentlich nicht gespielt hast, weil dein PC-Monitor keine Boxen hat. Richtig, ja, das kann schon sein, dass es auch damit zu tun hatte. Wobei ich, ja stimmt, ich hätte ja die PlayStation sogar hier gehabt, als du in Belgien warst, du hast recht. Und du könntest sie auch jetzt haben, wenn du Lautsprecher hättest, aber Ja, Heavy Rain. Ja. Ich glaube, damals, als Heavy Rain zum ersten Mal vorgestellt wurde auf der E3, wo man diese eine Frau mit gesehen hat, die in den Spiegel guckt und anfängt zu weinen, haben schon viele gesagt, oh, sieht auf jeden Fall super interessant aus. Und letztendlich ist es, glaube ich, auch ein Spiel geworden, was bei Kritikern wirklich sehr gut angekommen ist. Heavy Rain. Ich glaube, bei Heavy Rain ist es immer so eine Sache. Als Spieler, ich kenne beide Seiten. Die Leute, die sagen, Heavy Rain ist eigentlich gar kein Spiel, sondern ein interaktiver Film. Ja, ja, könnte man auf jeden Fall sagen. Aber es ist trotzdem noch ein Spiel, ist so die Frage. Also, jetzt nach Beyond hat sich ja, oh Mann, jetzt habe ich den Namen von ihm vergessen. Ja. Der Macher David Cage? Von, genau, David Cage hat uns geäußert, niemand hat die Macht darüber zu entscheiden, was ein Spiel ist und was nicht. Ich möchte jetzt gar nicht groß darauf eingehen, ob Heavy Rain ist ein Spiel oder nicht. Es war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung. Es war auf jeden Fall ein gutes Adventure. Es war technisch auf jeden Fall sehr gut. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass ich vor allem von den Gesichtsanimationen beeindruckt war, die natürlich dann später von L.A. Noire nochmal übertrumpft wurden, aber damals wir auf extrem hohem Niveau waren. Die Story war extrem spannend. Ich fand es sehr gut, dass man natürlich auch, dass man aus der Sicht von mehreren Personen spielen konnte und die Geschichte dann sich so erst so langsam sich dann zusammengebaut hat. Klar, das Spiel besteht nun mal aus vielen Quicktime-Events, weiß nicht, wie es bei Fahrenheit war, aber um ehrlich zu sein, viel mehr Interaktion in so eine Art, in so ein stark Story-Driven und Adventure-mäßigem Spiel reinzuholen, da bin ich auch nicht sicher, ob das so gut funktioniert hätte. Mich hat zumindest nicht gestört, ich habe das jetzt einfach mal als das angesehen, als was es ist und wurde mit einer sehr guten Spielerfahrung eigentlich belohnt. Vor allem die Story war auf jeden Fall durchgehend spannend. Vor allem wurde es natürlich noch dadurch spannend, dass natürlich jeder Charakter, den man spielt, theoretisch sterben kann und sich dementsprechend an die Story verändert. Also es ist nicht so, dass man nach dem Tod den Game Over Bildschirm sieht, sondern man verliert einfach eine Person und verliert dadurch eine Perspektive, beziehungsweise bekommt vielleicht manche Hinweise nicht. Das Spiel kann sogar so ausgehen, dass am Ende der Bösewicht dann gewinnt. Ich habe das Ending ehrlich gesagt noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall möglich ist. Und ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß mit Heavy Rain. Es gab da auch ein paar Momente, wo ich durchaus sehr emotional und auch sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr stark mitgefiebert habe und mich dann auch manchmal über meine eigenen Entscheidungen, egal ob Dialog oder Handlungsentscheidungen, dann geärgert habe, wo ich mir dann gedacht habe, Mann, Joe, in Filmen siehst du doch immer, dass das schief geht. Warum machst du das dann eigentlich? Zum Beispiel trink niemals aus einem Glas, der von einem Typen angeboten wird, der schon ein bisschen verdächtig aussieht. Warum ich es getan habe, weiß ich auch nicht, aber ja. Lecker, ich habe auch ein bisschen Durst. Das habe ich echt gefragt. Sehr so gut. Joe, ist mal ehrlich, das ist das größte Klischee aller Zeiten und ja. Bist mitten reingelaufen, richtig. Ausgezeichnet. Was soll ich dann noch groß anfügen? Alles, was du gerade gesagt hast, sind eigentlich genau alles Dinge, die eben für mich das wären, warum ich dieses Spiel spielen möchte. Also ich bin auch der Meinung, man kann nicht wirklich definieren, was ein Spiel ist. Und natürlich ist es eine Grenzerfahrung, aber ich meine, warum sollte ich deswegen irgendwie nicht mögen? Ich glaube, ist ja völlig egal. Letztendlich kommt es ja immer darauf an, spielst oder kaufst das Spiel, legst es einmal, sagst, du willst jetzt das Spiel spielen oder willst jetzt einfach irgendwie unterhalten werden? Also richtig, genau. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Klar, also wenn ich gerade Lust habe auf Gameplay, dann spiele ich vielleicht was anderes. Aber letztendlich spielen wir ja auch wegen des Entertainments wegen. Also von daher. Richtig. Für mich geht es eben auch für die Unterhaltung und die Geschichte, die erzählt wird. Und ich glaube, gerade da ist Heavy Rain eben extrem stark und das stört mich dann auch nicht groß. Oder wird es mich wahrscheinlich nicht groß stören. Wie gesagt, ich habe auch mich durch Fahrenheit durchgeklickt, dass noch mehr Quicktime-Events waren, als es, glaube ich, in Heavy Rain der Fall ist. Trotzdem, also beides einfach faszinierende Spiele, glaube ich. Und ich werde es irgendwann noch nachholen. Irgendwann werde ich es noch nachholen. Irgendwann kriege ich es noch hin. Die PS3 ist ja nicht mehr so teuer. Ja, aber gut, ob ich mir irgendwann, vielleicht hole ich mir auch irgendwann noch eine PS3, wer weiß. Vielleicht hole ich mir irgendwann noch eine PS4 und kann es dann über Gaikai spielen. Zum Beispiel, irgendwie werde ich das noch konsumieren irgendwann, definitiv. Und wenn ich mir nur ein blödes Let's Play angucke, das werde ich, glaube ich, nicht tun. gehen wir über zum nächsten Spiel. Das ist der dritte Teil einer zu dem Zeitpunkt schon recht lang bestehenden Serie, God of War. Und schon wieder PS3 exklusiv. Man merkt, die PS3 hat am Ende dann nochmal richtig, Gas geben. God of War 3. Nach dem Cliffhanger-Ende von God of War 2, glaube ich, übertreibe ich nicht, wenn ich sage, dass God of War 3 mit das am meisten erwartete Spiel, zumindest auf der PS3 von 2010 war. Ich würde sagen, es hat alle Erwartungen mindestens erfüllt, wenn nicht so übertroffen. Es ist der krönende Abschluss einer großartigen Trilogie. Gameplay-technisch hat sich nicht so viel verändert. Man stellt sich immer noch genauso gut durch die griechische Götterwelt mit Kratos wie in den zwei Teilen davor. Mit dem Unterschied, dass meiner Meinung nach im 3 natürlich dadurch, dass es zum Finale kommt, nochmal, ja, Santa Monica nochmal die Register gezogen hat. Sowohl grafisch, also grafisch definitiv auch eines der schönsten PS3-Spiele, die es bisher gegeben hat und es auch wahrscheinlich in Zukunft geben wird. Und ja, das absolute Highlight für mich wahrscheinlich auch wieder die Bosskämpfe. Diesmal kämpft man so ziemlich gegen alles, was der Olymp so zu bieten hat. Und und dabei geht Kratos wie immer nicht zimperlich vor. Ich erinnere mich noch daran, dass dann die Entwickler dann gesagt haben, ja, wir sind ganz stolz drauf, dass wir physisch korrekt darstellen können, wie die Gedärme aus einem aufgeschlitzten Zentaurenbauch rauskommen. Wir hatten das ja schon in der Gewaltdebatte, ob sowas jetzt nötig ist oder nicht. Letztendlich war God of War schon immer brutal, egal ob 1, 2 oder 3. Ist schwer zu sagen, ob 3 jetzt brutaler war. Es gab so ein paar Stellen, die waren meiner Meinung nach schon grenzwertig, aber hat sich zumindest, wie wir auch in der Gewaltdebatte schon gesagt haben, zumindest nie das Gefühl gehabt, dass es jetzt irgendwie unpassend ist, wie jetzt zum Beispiel, nicht so unpassend, wie zum Beispiel bei Tomb Raider der Fall war. Absolut fantastisches Spiel auf jeden Fall und auch wenn Ascension jetzt leider ein bisschen schlechter war, definitiv einer der, ja, spaßigsten First-Party-Titel, die Sony zu bieten hat. Kratos ist wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen ausgelutscht. Ich würde mir aber von Santa Monica auf jeden Fall wünschen, dass God of War in irgendeiner Form weitergeführt wird. Vielleicht aber mal mit einem neuen Setting. Ich meine, es gibt auch noch die nordische Götterwelt oder die ägyptische Mythologie. Es gibt auf jeden Fall genug Stoff, um da was zu tun. Ich bin aber mal gespannt, ob da aber noch was kommt oder nicht. Ja, bleibt abzuwarten, aber ich, ne, ist wahrscheinlich, würde ich behaupten. Ja, also zumindest, dass irgendwie, dass es da noch weitergeht. Ob es natürlich ein anderes. Ich meine, ja, die Geschichte mit Kratos ist ja eigentlich abgeschlossen. Deswegen, ich meine, bei Ascension hast du schon gemerkt, klar, Prequel und so weiter, aber lasst Kratos vielleicht irgendwann mal wieder ruhen. Aber ich meine, stell dir mal vor, so ein ägyptischer, so ein Ägypter, der irgendwie gegen ägyptische Götter kämpft, ist auch ganz cool. Ich meine, gut, das Problem ist natürlich vielleicht ein bisschen auch, dass die griechischen Götter sich dafür anbieten, weil eben diese ganze Verbindung mit den Menschen und eben in der griechischen Mythologie ja Götter nicht unbedingt nur reine, liebende, nette Götter sind, sondern auch viel Scheiße bauen. Also vielleicht passt sich das da. Ach du, aber wenn du dich ein bisschen mit ägyptischer Mythologie beschäftigt hast, die machen auch komische Dinge. Ja, natürlich, das stimmt schon. ja. Gut, ich merke gerade, das ist eine Reihe von Spielen jetzt gerade seit Borderlands, zu denen ich überhaupt komplett nichts sagen kann, weil ich sie eigentlich gespielt habe. Vor allem hauptsächlich, weil ich sie nicht spielen konnte. unter anderem natürlich Bayonetta, Heavy Rain, God of War, das nächste Spiel, völlig unverständlicherweise, noch viel schlimmer, auch das konnte ich auch nicht spielen. Verdammtes Red Dead Redemption. What the hell, Mann? Ja, Rockstar, das ist jetzt mittlerweile 3 Jahre alt, 4 Jahre alt fast. Das gibt's immer noch nicht auf PC. Was ist denn da los? Red Dead Redemption. Ich habe sogar gespielt, obwohl ich ja eigentlich gar nicht diese Sandbox-Spiele gar nicht so sehr mag. Aber ich habe mich dann doch breitschlagen lassen, es mal auszuprobieren. Und ich muss sagen, mir hat's nicht so gefallen. ist da wahrscheinlich Geschmackssache. Objektiv gesehen ist es aber auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel. Die Open World, die sie bei Red Dead Redemption erschaffen haben, ist echt fantastisch. Der Wilde Westen oder das, was in der Zeit dann noch übrig ist, ist fantastisch dargestellt. Es macht so viel Spaß, teilweise einfach nur 10 Minuten durch die Prärie zu reiten. Es ist ein anderes Gefühl als in einem Shadow of the Colossus natürlich, wo noch ein bisschen andere Atmosphäre herrscht. Aber einfach bei Sonnenuntergang durch die Prärie reiten, fantastisches Feeling auf jeden Fall. Man hat auch nicht das Gefühl, dass es alles ein bisschen, also ich habe bei GTA zum Beispiel das Gefühl, es ist ein bisschen alles überladen mit Zeug. Durch das andere Setting hast du wirklich das Gefühl, das ist wirklich nur du, dein Pferd und die Prärie und sonst nichts. Man begegnet natürlich anderen Reisenden manchmal. Es kommen zufallsgenerierte Sachen, wie zum Beispiel, es wird ein Wagen überfallen oder man trifft bestimmte Leute, die dann irgendwas von einem wollen. Das passiert alles, aber man hat trotzdem das Gefühl, es gibt genug Stellen, wo man wirklich das Gefühl hat, nur alleine durch die Prärie zu reiten. Und die ganze Atmosphäre und das Setting sind auf jeden Fall wunderbar gelungen. Auch die Orte, in die man kommt, die Sachen, die man machen kann, Pokerspielen, Duelle. Also der Wilde Westen ist auf jeden Fall super eingefangen worden. Auch die Geschichte ist durchaus spannend erzählt. Der Protagonist, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, der Grund, warum er auf der Suche ist nach einigen ehemaligen Weggefährten, um sie aus dem Weg zu räumen. Und ich möchte es nicht spoilern, aber das Ende ist auf jeden Fall etwas, was mich am Ende dann doch nochmal dazu gebracht hat, zu sagen, okay, zumindest das Ende war auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube, das, was bei Sandbox-Spielen immer so ein bisschen das Problem ist, dass man irgendwann so viel zu tun hat, dass die Story dann doch ein bisschen in den Hintergrund kommt. Und auch wenn Red Dead Redemption eine ziemlich gute Story hat, verhältnismäßig, habe ich immer das Gefühl, dass es dann mich nicht stark genug gehuckt hat, um wirklich sagen zu können, okay, das Spiel hat mir jetzt wirklich sehr gut gefallen. Wie gesagt, es lohnt sich trotzdem, das Spiel zu spielen. Ich kann mir auch vorstellen, ich denke, die meisten haben es auch schon gespielt und auch für gut befunden, weil es auch einfach objektiv ein gutes Spiel ist. Aber mir hat es einfach subjektiv nicht so gut gefallen. Aber bin da wahrscheinlich auch in der Minderheit damit. Ich wollte sagen, du bist wahrscheinlich auch fast der Einzige, bei dem das so ist. Ja, wie gesagt, ich habe es leider nicht gespielt. Ich glaube, es war einfach eine ganz ausgezeichnete Erfahrung. Das war ja auch das, was man so unisono aus sämtlichen Löchern der Spiele-Medien-Berichterstattung irgendwie gehört hat. Ich glaube, es hat sogar Red Dead Redemption einige Game of the Year Awards 2010 gewonnen. Das ist durchaus möglich, ja. Es ist halt GTA im Wilden Westen. Da kann einfach irgendwie nicht viel schief gehen. Extrem coole Grafik. Anscheinend war auch einfach das Handling der Pferde extrem gut gemacht. Also keine Ahnung. Ich warte noch bis heute drauf. Also irgendwie hat ja Rockstar letztens angefangen, Leute suchen, die eben ihnen dabei helfen, einige Konsolenumsetzungen zu portieren auf dem PC. Sehr unwahrscheinlich, dass das sich jetzt immer noch um Red Dead Redemption handelt, aber ne, die Hoffnung stirbt zuletzt. Für mich ist auch immer bis heute noch, auch als Konsolenspieler, immer noch irgendwie, keine Ahnung. Ich finde es immer noch so real, dass es nicht für einen PC gibt. Fanden alle. Ich meine, damals gab es Previews und Vorab-Tests mit der Konsolenversion in Spielemagazin. Ich weiß, dass das Spielemagazin, das ich damals immer regelmäßig gelesen habe, das hatte einen Vorab-Test mit der Konsolenversion, weil sie gesagt haben, es ist zwar nicht offiziell angekündigt, aber Rockstar, und das habe ich schon oft genug schon erwähnt, kündigt nie eine PC-Portierung an und normalerweise kommt es immer ungefähr ein Jahr später. Das war bei allen Spielen damals so. Nur bei Red Dead Redemption nicht. Das ist nie aufgetaucht. 2 Jahre später gab es da mal Anfragen und meinten die, ja, wieso, wir haben doch nie gesagt, dass wir es machen. Ja, natürlich nicht, aber es habt ihr auch nie bei allen irgendwelchen anderen Spielen gesagt, aber es ist das erste Mal, dass ihr es wirklich nicht macht. What the fuck? Und ich meine, selbst danach haben sie L.A. Noire geportet. Das viel kleinere Spiel, ohne Frage, extrem gutes Spiel. Ich besitze es auch und hab's auch gespielt, aber ne, also irgendwie völlig unverständlich, warum man L.A. Noire portet, aber nicht Red Dead Redemption. Wer weiß, was da schiefgelaufen ist. Ich meine, es war kurz nach GTA 4, wo sie ziemliches Debakel hat mit ihrer Portierung. Naja, wie auch immer. Gehen wir zu einem Spiel, über das ich spielen konnte. Endlich mal wieder. Das du aber, glaube ich, nicht gespielt hast, sondern nur ein bisschen. Nicht ausführlich auf jeden Fall. Nee, aber ich meine, es ist halt StarCraft 2. Ja. Und sind wir mal ehrlich zueinander. Ich habe StarCraft 1 gespielt, bis zum Erbrechen auf jeder LAN-Party, auf der ich jemals war. Sogar auf der LAN-Party, die wir vor einem Jahr ungefähr hier bei uns richtig, in der Gegend wobei wir haben. Traurigerweise feststellen mussten, dass, wenn man lange kein StarCraft mehr gespielt hat, ist es doch wieder ganz schön schwierig reinzukommen. Da fehlen richtig, man muss sich doch wieder so einarbeiten. Allerdings. Und dann kam StarCraft 2 und ganz ehrlich, StarCraft 2 ist StarCraft 1 erweitert. Punkt. StarCraft 2 macht nichts anders als StarCraft 1. Das hätte ich auch nicht anders erwartet. Nein, natürlich nicht. StarCraft ist bis heute das größte E-Sports-Spiel. Nicht mehr. Ich glaube, League of Legends ist mittlerweile zum Teil größer, aber eins der größten E-Sports-Spiele. Über Jahre hinweg war es das größte. Auch nachdem StarCraft 2 rausgekommen ist, war es großteilig immer noch das beliebteste E-Sports-Spiel. Einfach weil die Leute das Gefühl hatten, StarCraft 1 ist ein bisschen purer, ist ein bisschen mehr das, was es eben ausmacht. Sie hatten das Gefühl, Blizzard hat sich bei StarCraft 2 in manchen Dingen doch ein bisschen auch vertan, was eben den E-Sport angeht. Ansonsten, ja, StarCraft 2, bombastische Rendersequenzen, wie man sie von Blizzard gewohnt ist. Ich finde, sehr coole Story auch. Ich glaube, das ist für die meisten Leute nicht besonders relevant, aber ich habe zumindest die Story komplett auch mir erarbeitet quasi zu StarCraft 2 und muss sagen, die haben mir echt ganz gut gefallen. Und es ist halt StarCraft Universum und StarCraft-Strategiespiel, das ist halt, da kann halt nicht viel schief gehen. Blizzard kann das, sie haben halt alle Rassen einfach nur erweitert und letztendlich läuft aber alles fast so wie vorher. Sie haben das ganze Spielprinzip, glaube ich, ein bisschen schneller gemacht. Die meisten Völker haben jetzt eben Einheiten, die um einiges schneller sind, wie zum Beispiel bei den Terranern die Jetpack-Soldaten, die eben auch Abgründe überwinden können und dergleichen. Ansonsten glaube ich einfach, es ist halt StarCraft. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel zu sagen. Ich glaube, wir brauchen noch nicht begründen, warum das ein großes Ding war. Blizzard bringt sowieso relativ unregelmäßig und selten Spiele raus und und hat aber halt eben ja die drei größten Franchises überhaupt in der Tasche, würde ich behaupten, mit Diablo, StarCraft und Warcraft. Über Generationen hinweg schon große Franchises. Und StarCraft 2 neben Diablo 3 eben der letzten Generation die Sachen, die eben, natürlich World of Warcraft, auch wenn das ja nicht so richtig dazu gehört, eben ja die Sachen, die Blizzard rausgebracht hat. Und natürlich waren die auch große Erfolge. Und ohne Frage schon auch gute Spiele. Also StarCraft 2 Spiel steht durchaus noch bei mir auf der Liste. Vielleicht ein bisschen weiter unten, aber ich werde es schon eigentlich noch spielen wollen. Also ich bin schon großer Fan des ersten Teils auch gewesen. Auch wie du schon gesagt hast, wenn man sich jetzt dann irgendwie nochmal hinsetzt, ist es doch ein bisschen schwerer, sich einzuarbeiten, als man denkt, aber StarCraft ist StarCraft. Ich meine, Großteil meiner Jugend auf LAN-Partys haben wir dieses Spiel gespielt. Ganz ausgezeichnet. Ja, ich auch. Dementsprechend StarCraft 2 würde ich auf jeden Fall auch immer noch spielen wollen, aber ich glaube, das würde ich mir auf jeden Fall aufheben, wenn ich einen besseren PC habe irgendwann. Ja, das macht Sinn. Aber ja, ich kann letztendlich nichts dazu sagen, außer dass ich mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass StarCraft 2 wahrscheinlich das modernste große RTS ist, das es momentan auf dem Markt gibt. Und solange Warcraft 4 nicht rauskommt, wird es das wahrscheinlich auch bleiben. Und ich selbst mochte Warcraft ja immer ein bisschen mehr als StarCraft, auch wenn StarCraft fantastisch war, Multiplayer, wahrscheinlich noch besser als Warcraft. Aber ich glaube, es liegt einfach wieder an meiner Präferenz für Fantasy. Aber ja. StarCraft 2 will ich als alter RTS-Hase auf jeden Fall auch irgendwann definitiv spielen. Allein, weil ich auch die Story auch weiter verfolgen möchte. Auch wenn ich, glaube ich, die Story aus dem 1 schon komplett vergessen habe. Ich meine, viele Jahre ist es schon her. Ich meine, dass Kerrigan irgendwann zum Zerg wurde, weiß ich. Richtig, und Kerrigan sowieso der coolste Charakter. Ja, deswegen muss man eigentlich Horde of the Swarm mal spielen, oder nicht? Richtig, genau. Man sollte wie Horde of the Swarm spielen. Ich bin ein großer Fan von Kerrigan. Ich fand, das war immer ein extrem cooler Charakter. Ja, Kerrigan ist auch cool, definitiv. Ja, glaube ich, bin ich auch nicht der Einzige. Ich glaube, deswegen habe ich auch so gern Zyra in League gespielt. Ich meine, also ich glaube, ich ist nicht farfetched, wenn ich sage, dass Zyra auf jeden Fall von Kerrigan inspiriert ist. Wahrscheinlich, ja. Das macht schon ziemlich so den Eindruck, ja. Wenn auch nicht ganz so eklig und mehr mit netten, schicken Pflanzen als Zerggebrösel. Aber ansonsten passt das schon ganz gut, ja. Ja, und damit haben wir dann auch 2010 abgeschlossen und dann geht's rüber in 2011. Wie geht's denn weiter? Auf meiner Liste steht jetzt The Witcher 2. Ja, The Witcher 2, ja. Wir haben ja Witcher 1 schon erwähnt, aber Witcher 2 könnte man vielleicht nochmal gesondert erwähnen. Ja, auf jeden Fall. Wir sind, glaube ich, auch bei der ersten Folge auf Witcher 1 auch nicht groß auf den zweiten Teil eingegangen. Muss man ja letztendlich auch nicht. Witcher 2, was heißt muss man auch nicht? In Anführungsstrichen. Ich glaube, Witcher 2 ist wahrscheinlich dann doch letztendlich für eine Franchise, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, der dritte Teil ist ja auch in Arbeit, doch relativ, sagen wir mal, vom Spielprinzip doch etwas weiter weg vom ersten Teil, als das so im Normalfall der Fall ist. Glaube ich deswegen auch wesentlich erfolgreicher. Du hast beim letzten Mal schon gesagt zu Witcher 1, dass du dieses Klicken- und Reaktionsspielprinzip, das Kampfsystem also nicht ganz so cool fandest, noch nicht ganz so eingängig, glaube ich, ging vielen so. Das zweite Teil ist viel mehr Action-Adventure als der erste, das war. Die Perspektive über die Schulter und nicht eben diese klassische isometrische Ansicht von oben, das wesentlich actionlastigere Kampfsystem, das sich eben wesentlich mehr wie so ein typischer 3D-Action Brawler quasi anfühlt. Und ich glaube einfach auch die wesentlich ausgebautere Geschichte, das ist schon einfach auch ähnlich wie bei Borderlands, glaube ich, ein guter erster Teil, aber ein wirklich, wirklich sehr, sehr guter zweiter Teil. Das macht vieles aus, das ist die absolut fantastische Atmosphäre der Welt, die im ersten Teil schon sehr gut funktioniert hat, aber im zweiten Teil noch ein ganz Stück überzeugender ist. Ich habe es ja auch vor kurzem erst gespielt und muss auch sagen, das ist einfach die Grafik, auch wenn sie definitiv jetzt, sagen wir mal, technisch gesehen, mit vielen aktuellen Titeln auch damals schon gar nicht so richtig mithalten konnte, sogar definitiv ein bisschen schlechter war, wie sie die Grafik umgesetzt haben, wie sie einfach die Atmosphäre erzeugt haben und wie sie die Engine genutzt haben, ist so exemplarisch gut gemacht, dass man sagen muss, eins der schönsten Spiele bis heute. Wenn ich mir angucke, wie die Charaktere gemacht sind, wie die ganze Vegetation und die Umwelt gemacht ist, die Städte, was da alles passiert, die Details und sowas, fantastisch. Also wirklich, wirklich, wirklich schönes Spiel. Und das macht viel Atmosphäre aus und ich glaube, das ist eben auch eine der großen Punkte, die für Witcher eben auch relevant sind. Tolle Story außerdem, extrem coole Charaktere, noch besser als im ersten Teil, finde ich. Ein richtig gut funktionierendes Kampfsystem, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Alchemie ist wieder so eine Sache, das haben wir im letzten Mal ja auch schon gesagt, dass manche Leute, glaube ich, so ein bisschen keinen Bock auf Alchemie hatten. Ich habe auch den zweiten Teil komplett ohne Alchemie gespielt. Ich habe es mir wieder einfach gemacht. Obwohl ich eher jemand bin, der so ein bisschen eine Challenge haben möchte, war das eins der Spiele, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock auf diese ganze Alchemie-Gedödel und ständig Tränke schlucken. Das bin ich nicht gewohnt, das gefällt mir nicht. Deswegen habe ich auch das wieder auf leicht durchgespielt. Aber einfach von vorne bis hinten. ganz ausgezeichnetes Spiel, aber ich glaube, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Ne? Mhm. Witcher 2 war ja offenkundig erfolgreich ohne Ende. Der dritte Teil soll riesig werden, eben auch finanziert durch das Geld, was man mit dem zweiten verdient hat. Tolles Spiel, auf jeden Fall. Definitiv bislang der beste der Serie, logischerweise. Gab ja nur zwei Teile. Ja. Aber vor allem auch eins der besten Action-Adventures der letzten Jahre, auf jeden Fall. Würde ich behaupten, zumindest. Ja, ich bin schon ganz gespannt drauf, es dann zu spielen, wenn ich wieder zurück bin. Ich glaube, das Action-basierte Kampfsystem wird mir auf jeden Fall besser gefallen. Ich glaube, das ist etwas, was dann auch auf Konsolen dann auch, vielleicht auch für die Konsolenversion dann vielleicht auch dann auch viel besser funktioniert. Ich weiß nicht, wie man den ersten Teil auf die Konsole, hätte man schon machen können, aber ich glaube, das hätte sich extrem komisch gespielt mit dem Controller. Ja, es wäre schon schwierig gewesen, glaube ich. Also es wäre einfach komisch gewesen. Ich glaube, ich hätte das Gefühl gehabt, irgendwie, ich möchte jetzt einfach draufklicken oder draufdrücken auf die Buttons und das funktioniert nicht. Ja, also wahrscheinlich hätte man das auch leicht verändern müssen, ja, wenn man es auf die Konsole gebracht hätte, das erste, ja. Definitiv. Ja, dann kommen wir wohl zu einem anderen großen Spiel, das sind 2011 erschienen. Auch Rollenspiel. Ja. Ich glaube, es war das Jahr der Rollenspiel. Ich glaube, Dark Souls erschien auch 2011. 2011 war auch Dark Souls, ja. Ja, wir reden natürlich von Skyrim. 11.11.2011. Können wir uns nicht noch alle dran erinnern? Karneval. Yay, Karneval. Ach ja, und Skyrim kam raus, wie auch immer. Was habe ich am 11.11.2011 um 11.11 gemacht? Skyrim gekauft. Nein. Ja, naja, fast. Ja. Ich meine, du hast doch komplett zum Launch gehabt. Nee, du hast Wochen, ja sogar zwei vor Wochen mir später, gehabt. Zwei Wochen später hatte ich es. Zwei Wochen später, okay. Du hast auf jeden Fall vor mir gehabt, das weiß ich noch. Ich habe noch bei dir, neben dir gesessen, als du deine ersten Schritte in der Welt gemacht Richtig. Hast. Saßen wir da ganz begeistert 3 Stunden lang davor und haben uns die Welt angeguckt, die wunderschön war. Bis wir dann zur Hausparty der WG nebenan mussten. Leider, nein. Quatsch. Echt, war das so? Ja. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Echt? Oh Gott. Das bereue ich heute noch. Ja, Skyrim, willst du vielleicht was dazu sagen? Skyrim, will ich was dazu sagen? Muss ich was dazu sagen? Ist vielleicht die etwas bessere Frage. Wir haben es schon bei Oblivion angeschnitten. Skyrim war ein unendlicher Erfolg. Skyrim war für mich das erste Mal das Spiel, das ich so in den breiten Massenmedien auch so krass wahrgenommen habe. Also ein absoluter Blockbuster hatte ich damals das Gefühl. Ob es sich letztendlich so verkauft hat, also ich hatte das Gefühl, vor dem Launch war es ein absoluter Blockbuster. Ich glaube, nach dem Launch kann durchaus so der meisten Call of Duties mithalten, obwohl die wahrscheinlich in den USA ähnlich groß waren. Aber Skyrim war irgendwie so ein also weißt du, so larger than life hatte ich da damals das Gefühl. Es wurde so gehypt und so viel davon erwartet. Und ich bin der Meinung, verrückterweise eins der Spiele, das tatsächlich diese ganzen Erwartungen auch fast erfüllen konnte. Ausgezeichnetes Spiel. Also kann man nicht viel zu sagen. Ich als Riesen Elder Scrolls-Fan, muss sagen, von der Mechanik her das beste Spiel. Leider vom Setting her nicht. Würde man das Setting von 4 und 5 vertauschen, glaube ich, wäre 5 wahrscheinlich mein Liebstes. So muss ich sagen, ist Oblivion mir lieber. Ich mag Cyrodiil lieber. Also ich mag das Heartland quasi des Kontinents lieber. Der es im vierten Teil eben den Backdrop gegeben hat. Für mich war Skyrim einfach als Hintergrund nicht ganz so toll, aber das ist halt der einzige Kritikpunkt, den ich habe, und der ist rein subjektiv und eigentlich auch kein richtiger Kritikpunkt. Ausgezeichnetes Spiel. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das werden fast alle erlebt haben, die in den letzten Jahren gespielt haben. Es kam für alles raus, außer natürlich die PS3-Benutzer, die da eine sehr, sehr lange und schwierige Geschichte, glaube ich, mit diesem Spiel hatten. Ja. Alle anderen, glaube ich, werden Skyrim so genossen haben wie ich, und ein Spiel, das, glaube ich, über Jahre hinweg noch relevant sein wird, bis dann eben der 6. Teil kommt, beziehungsweise kommt ja demnächst Elder Scrolls Online erstmal, aber das wird ja auch nicht vom eigentlichen Elder Scrolls Team entwickelt, sondern von dem Online-Ableger von Bethesda Zenimax. Ja, wie gesagt, ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Skyrim. In den letzten Jahren eins der größten Spiele, definitiv. Und zu Recht auch. Ja, es war ja mein erstes Elder Scrolls, und dementsprechend bin ich natürlich da auch ein bisschen unvoreingenommener oder einfach mal neutral an die Sache gegangen. Ich muss auch sagen, es ist ein fantastisches Spiel auf jeden Fall. Ich bin nicht so ein Fan von der Kampfmechanik. Da oute ich mich jetzt einfach mal ganz eindeutig. Ich habe immer das Gefühl, es ist ein bisschen zu einfach in dem Sinne. Also ich würde mir dann ein bisschen mehr Interaktion wünschen. Also man kann natürlich wenn man mit Schild, Schwert spielt, blocken und angreifen und so, aber ich habe einfach das Gefühl, vielleicht liegt es auch an mir, als jemand, der extrem gerne Sachen mit vielen Kombos und so spielt. Vielleicht passt es auch gar nicht so rein, aber selbst Dark Souls macht das einfach besser. Ich glaube, beim Kampf, da ist noch einiges an Verbesserungspotenzial da. Da weiß ich, ob du mir jetzt zustimmen wirst oder nicht, aber ich habe das Gefühl, das ist noch ein bisschen zu einfach in dem Sinne. Ja, ohne jetzt eine riesige Diskussion ausreden zu wollen. Nee, ich glaube, du hast damit auf jeden Fall schon recht. Also beim Kampfsystem geht auf jeden Fall mehr. Das haben ja auch damals alle gesagt. Gerade wenn man sowas wie Dark Souls hatte, was natürlich schwer vergleichbar ist, aber allein nur, wenn es um sowas wie Impact geht, um das wirkliche dynamische Gefühl des Kampfes, man hatte eher das Gefühl von Totklicken. So, ziemlich. Also zumindest auf der Konsole hatte ich auch immer das Gefühl halt so, bam, bam, so, ja. Pock, und dann fallen die Leute irgendwann um. Ist auch so, glaube ich. Ich glaube, das ist auch ein völlig berechtigter Kritikpunkt, den man definitiv noch verbessern könnte. Ich bin es halt gewohnt von der Franchise, von daher hat es mich wahrscheinlich nicht groß gestört, weil auch nicht überrascht. Ich meine, ich habe die Franchise lieben gelernt und es war schon immer so. Ich glaube, für Neuzugänge ist das ein absolut berechtigter Kritikpunkt. Ich glaube, definitiv auch der größte, den man im Spiel anbringen kann. Auch was vielleicht ein bisschen sonst die Story angeht, auch da gibt es, glaube ich, einige Kritikpunkte. Ich meine, da darf man auch nicht, glaube ich, nicht mit der Erwartung reingehen, als ist aber auch wieder schwierig, weil ich meine, so wie es präsentiert wird, könnte man eine epische Story erwarten. Ja, definitiv. Es gibt durchaus Kritikpunkte, aber keine Ahnung. Also es ist trotzdem ein fantastisches Spiel. Das soll jetzt die Qualität von Skyrim nicht mindern. Ist Kritik auf hohem Niveau. Aber ja, definitiv. Ja. Wollte ich einfach auch mal so gesagt haben. Ja, das ist auch gut so, man kann das ruhig ansprechen. Trotzdem natürlich, ja, wie gesagt, ein riesiges Spiel, da brauchen wir auch, ne, da können wir eh auch nichts dran rütteln, das ist einfach so. Ja, und nach einem Spiel mit einer großen Welt kommt ein Spiel mit einer wahrscheinlich noch größeren Welt. Und das wichtigste Indie-Spiel der letzten Jahre. Also, definitiv. Wir haben schon über Break geredet, eins der wichtigsten der Anfang, aber mit Abstand das wichtigste ist Minecraft. Hands down, ohne Diskussion. Das auch erfolgreichste Spiel. Ich glaube, Minecraft hat auch so viel Geld umgesetzt, dass es sowieso, glaube ich, für Indie-Spiele, wenn man jetzt eben Verhältnis sieht, schwer zu erreichen ist. 2011 erst erschienen, wir haben es vorhin schon gesagt, Minecraft gab es davor schon ein oder zwei Jahre lang in der Beta-Phase. Ich habe es mir auch während der Beta gekauft. Ich glaube, es geht den meisten so. Ja. Und auch da schon gespielt und der große Hype war eigentlich gar nicht zum Launch. Also richtig, als die Launch war nur so, ach, es ist jetzt draußen. Richtig, es ist jetzt draußen, wie auch immer. Ich meine, es war ja auch klar, man hat es während der Beta-Phase hat man 15 Euro bezahlt, zum Launch dann 20 und während der Beta-Phase hat letztendlich war die Launch-Phase nur so, dass es war ja nicht mehr so, dass das Spiel nicht fertig war. Das Spiel war fertig und er hat einfach nur mehr Features dazu gebaut. Und auch ein etwas Singleplayer-Dings mit Endboss und so. Richtig, solche Sachen. Aber das sind ja alles Dinge, die quasi die Kern-Minecraft-Erfahrung, die hatte man auch schon ein Jahr vor Launch mitten in der Beta. Also, weil wie gesagt, er hat nicht das Spiel noch von Grund auf entwickelt und es gab überall Baustellen, sondern das Spiel war in seinen Grundzügen fertig und er hat einfach nur Features dazu gebaut. Und irgendwann hat er gesagt, so, jetzt habe ich genug Features, jetzt kommt es als offizielle Version raus, aber davor lief das Spiel schon vom Prinzip her genauso wie dann zum Launch auch. Es wird ja bis heute noch weiterentwickelt. Letztens gab es wieder ein Patch mit neuen Biomen und so und dergleichen. Ich spiele es ja bis heute auch noch. Minecraft hat einfach eine unendliche Faszination. Ich glaube, das war eben genau das, was Indie-Spiele ausgemacht haben. Dieser Sandkasten, dieser Baukasten, diese Möglichkeiten zu kombinieren. Wenn man GTA als Sandbox-Spiel bezeichnet, ich meine, mehr Sandbox als Minecraft geht nicht. Ich meine, das ist halt, nee. Das ist halt eine riesige Lego-Welt ungefähr. Also, ja, geh in eine das Welt trifft's und, ziemlich gut, ja, und bau und tu, was du willst. Also, mehr als Minecraft geht da, glaube ich, nicht. Also. Absolut. Und das ist halt auch die Sache. Also, diese Art von Kreativität, ist eben auch eine super interessante, weil eben letztendlich ist es nicht so, dass dir jemand seine besonders, also klar, auch eine besonders hochgradig kreative Arbeit, die er da abgeliefert hat, der Mojang, aber vor allem präsentiert er dir nicht nur seine Kreativität, die du dann genießen kannst, sondern er gibt dir die einfach nur Werkzeuge in die Hand, um selbst kreativ zu sein. Und das ist das unverwüstliche Spielprinzip von Minecraft. Nicht, dass du ein kreatives Spielprinzip hast, dass es dich fesselt, sondern dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt, weil du selbst der kreative Teil bist. Er gibt dir nur einen Werkzeugkasten letztendlich. Er gibt dir ja gar kein Spiel, das du durchspielen kannst und genießen kannst, sondern er gibt dir einen Werkzeugkasten, um deine eigene Welt und deine eigenen Geschichten sozusagen zu erleben. Und wer schon mal mit einem Kumpel zusammen im Survival-Mode angefangen hat, sich aus einem Erdloch irgendwann eine kleine Festung zu bauen, der weiß, was für eine Faszination das auch ausmacht, ja. Also nachts sich dann der Erde einbuddeln in der ersten Nacht, wo man es gerade mal geschafft hat, irgendwie ein bisschen Holz für Kleinkram zu sammeln und vielleicht ein bisschen Kohle zu meinen, damit man immer eine Fackel hat, damit in der Höhle keine Monster spawnen und dann von draußen eben zu hören, wie die Zombies vorbeikriechen und so ein Kram. Das Spiel hat einfach Atmosphäre, obwohl es die einfachste Grafik der Welt hat. Also ja, ich wollte auch gerade sagen, ich nominiere es für eines der ja, grafisch am wenigsten schönsten Spiele, die wir in unserer Liste haben. Richtig, absolut. Und trotzdem eins der atmosphärischen Dichtesten. Richtig. Also wenn man zum Beispiel den Survival-Modus betrifft. Also wirklich, der hat so viel richtig gemacht und es ist ein so geniales Produkt, dass ich... Und ich meine, ja. Letztendlich ist es auch nicht mal so, dass ich das Gefühl habe, da hätte ja niemand drauf kommen können. Ich meine, relativ simples Prinzip, aber so gut umgesetzt, dass, kann man einfach nichts anderes sagen. Ich glaube, das erste Mal, als ich davon gehört habe, war ich nur so, naja, keine Ahnung. kann das Spaß machen, einfach mich nur, ich meine, ich glaube, es ist immer so eine Sache, man denkt sich halt, naja, das ist halt irgendwie ein bisschen simpel und Linksbums und das macht wahrscheinlich vielleicht 5 Minuten Spaß und dann setzt man sich halt hin, probiert es aus, merkt dann, oh Gott, ich brauche Holz, ich brauche das. Und dann ja, ist man, auf jeden Fall. Dann ist man verloren. Absolut, ein extrem, extrem. Ein Kumpel von mir, der hat das zum ersten Mal gespielt auf einer Retro-LAN und der hat sich gesagt, hä, warum müssen wir das jetzt echt spielen und so weiter. Sondern der, der sich dann ein paar Tage später dann die Vorversion gekauft, die Beta gekauft hat und mit einem anderen Kumpel zusammen ein riesiges Schloss gebaut hat. Ja, ist auch so. Ich habe das auch. Ich habe mit einem guten Kumpel zusammen, haben wir genau dasselbe gemacht. Wir hatten beide Minecraft, wir hatten gerade nichts Besseres zu tun und es war so, ach komm, lass mal eine Minecraft-Partie anfangen. Und 3 Wochen später haben wir den Mist immer noch gespielt. Jeden Abend, wenn wir die Zeit hatten, ach komm, lass mal 3 Stunden lang Minecraft spielen. Hier bauen, da bauen, dann hier noch ein Gatter für Schafe, da ein Gatter für Kühe. Jetzt müssen wir mittlerweile eine größere Mauer bauen und wir brauchen auf jeden Fall Aussichtstürme und. Dann fangen wir an, ne, weiter unten auszubauen. Am Anfang ist es super lustig, denn am Ende standen wir uns in diesem riesigen Areal von großen, hohen Mauern umzogen. Wachtürme, ein riesiges Gatter, haufenweise Tiere überverteilt, einen Geheimgang, der rausgeführt hat zu einem kleinen Steg, den wir in den See gebaut hatten. Und der Anfang, den wir hatten, war immer noch eine Erdhöhle und die sah genauso aus wie vorher. Wir haben immer noch in der Erdhöhle gepennt. Es war einfach so ein Loch im Boden mit so nacktem Bröselstein und Matsch auf dem Boden, in dem so zwei Kisten, 2 Betten und eine Fackel an der Wand. Und das war alles, was da drin war. Also es ist wirklich ein enorm faszinierendes Spiel. Ich glaube, da kann man noch unendliche Anekdoten zu erzählen. Richtig, und ich meine, also wer einmal schon gesehen hat, was andere Menschen da gemacht haben, Mittelerde nachgebaut und so weiter, also ja. Ja, ich bin letztens erst durch Minas Tirith gewandert. Ja. Ganz ganz ausgezeichnet, sehr, sehr schön. Gut, dann sind wir dann mit 2011 auch fertig und kommen in den letzten, in den Endrun quasi. 2012 ja. Und 13 erwarten uns noch. Starten wir doch mal mit 2012. Ein Spiel, das auch du gespielt hast. Richtig. Es dabei handelt sich um ja eigentlich wieder ein Indie-Game, Journey. Ja. Vielleicht auch eines der, mittlerweile auch einer der bekannteren Indie-Titel, zumindest auch auf Konsole, vielleicht nicht sogar, ja, für die PlayStation der bekannteste Indie-Titel, Journey. Ich hab's gespielt, es ist ein sehr kurzes Vergnügen, würde ich mal sagen. Ich glaube, ich war nach 1,5 Stunden bis maximal 2 Stunden durch, also länger als ein Film ist es nicht. Und auch da ist natürlich wieder das gleiche wie Heavy Rain. Wie viel Spiel ist das noch und wie viel anderes ist es eigentlich? Letztendlich auch da wieder mein Verweis hat das, was ich schon vorhin gesagt habe. Journey ist auf jeden Fall ein faszinierendes Erlebnis. Ich bin ein bisschen skeptisch rangegangen, weil ich auch da wieder das Gefühl hatte, funktioniert das nicht? Hab's dann neulich hier in Japan gespielt, dank der PS3 eines Mitbewohners hier. Und muss sagen, ich war am Ende doch, also nicht jetzt vielleicht nicht unglaublich begeistert, aber ich konnte auf jeden Fall nachvollziehen, warum so viele dieses Spiel so hoch gelobt haben, warum es auch ein Kritikerliebling ist. Also allein die diese Idee, dauernd ein Coop-Erlebnis zu haben mit anderen Mitspielern, mit dem man nicht wirklich kommunizieren kann, außer dieses eine Zeichen zu geben, was aber eigentlich nichts sagt, weil es alles bedeuten könnte. Nichts kommunizieren zu können, nicht zu wissen, wer es eigentlich ist. Man sieht halt kein Username obendrauf und so weiter. Und am Anfang wusste ich nicht mal, dass es ein anderer Spieler ist. Also ich dachte zuerst, der sei KI gesteuert, bis ich dann irgendwann gerafft habe, dass es ein Mensch ist. Dieses stumme Miteinander durch die Welt reisen zu einem bestimmten Ziel. Beide haben das gleiche Ziel, aber beide können nicht kommunizieren. Aber du weißt genau, okay, wir müssen da jetzt beide irgendwie da hoch. Und man wartet dann auf den anderen, wenn der andere den Sprung nicht schafft und so weiter. Man baut dann eine Beziehung zu diesem anderen Spieler auf, ohne zu wissen, wer es ist, ohne mit ihm reden zu können und so weiter, aber dann gibt's Erlebnisse, wo man dann Gefahren gemeinsam übersteht oder gemeinsam durch windige Schluchten läuft und wenn man am Ende ankommt, also man hat da wirklich das Gefühl, oh, dieser Zusammenhalt, den man durch diese Reise da gehabt hat, diese 1,5 Stunden, der ist so stark irgendwie, ist schwierig zu beschreiben. Es kann auch sein, dass ich das vielleicht ein bisschen stärker empfunden habe, als es letztendlich ist, aber ich war dann doch recht begeistert von dieser Art und Weise, diesen Coop-Modus zu haben und und fantastischer Soundtrack. Also als Soundtrack-Fan muss ich auch sagen, definitiv einer der besten Soundtracks, die wir diese Generation gesehen haben. Absolut fantastisches Erlebnis. Auf jeden Fall ein Spiel wert. Also selbst wenn ihr nicht so auf Art Games steht. Ist nicht so lang, also von daher. Ich wollte sagen, so relativ schnell durchgespielt. Ja, ich habe gesagt, 1,5 Stunden bis 2 Stunden maximal. Das ist recht einfach zu erleben. Ja, ich war ja völlig desinteressiert an diesem ganzen Ding. wahrscheinlich so ähnlich wie du oder vielleicht sogar noch mehr als du. Hab dann gesagt, ach, irgendwie, weiß ich nicht, so Art Game sieht relativ uninspiriert, fand ich aus jetzt auch vom Gameplay her. Nachdem, was du aber erzählt hast, finde ich auch diese ganze Idee dieses Dark Souls-mäßigen gezwungenen Multiplayers quasi, aber mit noch weniger Interaktion und mit noch weniger Bewusstsein dafür. Also so integriert in das Spiel, dass man quasi wirklich keinerlei Rückmeldung oder Feedback oder sonst irgendwas hat, sondern einfach nur, es ist jemand, ein stummer zweiter Begleiter da, der einfach nur auf dich reagiert und du auf ihn. Finde ich gerade für so ein Spiel absolut genial. Und es klingt so, als ob es wirklich auch gut funktioniert hätte. Das finde ich wirklich faszinierend daran, muss ich sagen. Dieses ganze Artgame-Ding, wir haben ja schon mal über Journey geredet, ja. Wir haben auch schon darüber geredet, wie das eben in der Presse aufgenommen wurde und so. Da muss ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Aber ich glaube, allein für die Idee finde ich sehr, sehr cool und durchaus mal spielenswert. Aber ja, wie gesagt, PS3 exklusiv und ich, ja, wer weiß, ob ich da irgendwann nochmal zu kommen werde, aber ich denke, es muss auf jeden Fall erwähnt werden, gerade weil es eben auch diese Artgame-Diskussion nochmal losgebrochen hat. Ich glaube, was sich durch diesen Podcast so durchzieht, ist auf jeden Fall, Merlin will schon ganz schön viele Spiele spielen, die so auf der PS3. Ja, auf jeden Fall. Also muss ich auch sagen, gerade weil wir jetzt im Zuge des Podcasts, den wir jetzt seit, wie gesagt, einem Jahr knapp machen, im Zuge dieses Podcasts ist mir aufgefallen, wie viele tolle Spiele es auf den einzelnen Konsolen gibt. Ich meine, gerade PS3-Exklusivität ist halt die Exklusivität, die letzte Generation oder die noch derzeitige Generation vielleicht am meisten ausgemacht hat, was eben Exklusivität angeht. Und da sind schon viele Spiele dabei, die mir doch sehr spielenswert vorkommen, ohne Frage. Also, und Uncharted habe ich immerhin schon geschafft. Sowas wie Last of Us und Heavy Rain muss ich unbedingt noch spielen. Aber auch einige andere Spiele, die so, ich würde sie auf jeden Fall spielen, wenn ich die Möglichkeit hätte, sind. Vielleicht muss ich mir doch tatsächlich irgendwann noch mal billig eine PlayStation 3 holen und dann doch nochmal an meinen PC, meinen Fernseher anschließen und mal spielen oder mir vielleicht wirklich irgendwann, wenn ich mir eine PlayStation 4 hole, dann gibt's vielleicht doch so einige Spiele, die ich noch nachholen muss. Mal schauen. Ja, und das nächste Spiel, das ist, glaube ich, etwas, was ja sowieso alle und jeder nachholen sollte, der es nicht gespielt hat, inklusive mir, mal wieder. The Walking Dead, das mir seit der ersten Episode empfohlen wird von Kumpels, das ich bis heute nicht geschafft habe zu spielen. Du hast schon gespielt. Ja. Ich bin tatsächlich recht gespannt. Ich muss einfach sagen, dass ich einfach, es ist nicht so mein Thema irgendwie. Ich stehe schon auf Zombies, aber ich glaube, ich habe es zu sehr mit der Serie verbunden. Habe letztens erst wieder gehört, dass es mit der Serie und auch gerade mit dem Comic eigentlich nichts zu tun hat. Kannst du aber deine Erfahrungen stellen? Ich meine, Telltale Games ist, glaube ich, von gleich auf jetzt mit dieser Serie an Episoden quasi, mit dieser ersten Staffel von Walking Dead zu einem, sagen wir mal, zumindest unglaublich bekannten und beliebten Spieleentwickler geworden, obwohl die, glaube ich, davor kaum jemand kannte. Ja, ich meine, Walking Dead vom Spielprinzip her ist es sehr ähnlich wie Heavy Rain eigentlich. Ich habe das Glück gehabt, die Episoden alle am Stück spielen zu können, aber letztendlich, was The Walking Dead ja wirklich so als erstes, so als Experiment versucht hat, ist ja wirklich dieses Spiel in Episoden. Also das, was ja vielleicht viele aus amerikanischen Serien kennen, diese Cliffhanger aus bestimmten Seasons, dass du dann unbedingt den nächsten Teil spielen willst. Dieses Prinzip hat The Walking Dead wirklich gut übernommen, also auch nach jeder Episode and the next time on The Walking Dead, also wirklich so dieses Gefühl zu haben, wirklich diese so eine Art Serie jetzt gerade zu spielen. Und muss auch sagen, die ganze Geschichte und die Beziehung mit den Charakteren, die man aufbaut, die Freiheit, die man hat, wie man mit den Charakteren interagieren möchte, wie man die Beziehung mit denen aufbauen möchte, ist extrem gut gelungen. Ist ein fantastischer Cast, die zwei Hauptcharaktere, die zwei Protagonisten sind mir über die 5 Episoden auf jeden Fall super ans Herz gewachsen und ich möchte nicht spoilern, aber es ist auf jeden Fall auch ein sehr emotionales Spiel, was auch die Emotionen meiner Meinung nach richtig gut rüberbringen konnte. Ich hätte mir gewünscht, dass die Entscheidung, die man trifft, oder dass man in manchen Situationen mehr Entscheidungsfreiheit gehabt hätte. Also Stichwort, Entscheidungen haben bestimmte Konsequenzen und führen dann zu anderen Endings. Die meisten Entscheidungen, die wirklich nur dann Konsequenzen haben, beziehen sich dann auf bestimmte Charaktere, aber ohne die Hauptstory jetzt groß zu beeinflussen. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, weil natürlich die Hauptstory extrem gut gelungen ist. Aber ich glaube, ich hätte mir noch ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal, Einfluss auf die Geschichte gewünscht, dass ich zumindest das Gefühl habe, ich könnte es nochmal durchspielen und eine völlig andere Geschichte spielen. Aber das ist jetzt auch wieder Meckern auf etwas höherem Niveau. Es war auf jeden Fall eine gute, sehr, sehr tolle Erfahrung und ich bin schon sehr gespannt auf Staffel 2. Ja, nur kurz dazu, also es ist definitiv das erste Spiel, das diese episodenmäßige gemacht hat. Ich meine, es gibt so Spiele wie Alan Wake zum Beispiel, das ja schon relativ alt ist im Verhältnis. Ja. Es gibt so Spiele wie die Sam & Max Episoden, die eben die Adventure Remakes, genau wie Wallace & Gromit und so Kram, ist ja schon oft quasi gemacht worden, gerade im Adventure-Bereich. Und letztendlich, also am ehesten passt Walking Dead ja immer noch ins Adventure-Genre, ja, würde ich behaupten. Definitiv. Ja, aber definitiv. Ich glaube, das Spiel, vor allem überraschenderweise, mit dem kaum einer gerechnet hätte, das tatsächlich in den letzten Generationen auch wirklich eine der besten Geschichten erzählt hat, eben auch diese Art von Entscheidung. Und ich glaube, das, was es auch ein bisschen ausgemacht hat, was du mir schon erzählt hast, was mir auch ein guter anderer Kumpel erzählt hat, dass es eben auch ein bisschen ausmacht, dass man eben nicht so wahnsinnig viel Zeit für die Entscheidung, ja, hat. Dass das oft auch Bauchentscheidungen sind. Das finde ich ein sehr cooles Prinzip, also dass man eben nicht dieses, so, jetzt kannst du dich entscheiden, nach links oder nach rechts zu gehen, und dann hast du einfach Zeit zu überlegen, im Notfall nochmal nachzuschlagen, sonst irgendwas zu machen, sondern diese Bauchentscheidung, dieses, jetzt muss eine Entscheidung getroffen werden, und zwar schnell, und du musst mit den Konsequenzen leben, das zwingt einen fast so ein bisschen dazu, eben nicht dieses, in dem Sinne, Stat-Maximizing zu betreiben. Natürlich macht das irgendwie keinen richtigen Sinn bei einem Adventure-Spiel, aber ich glaube, auch da ist es so, dass man eben versucht, dann, ich möchte konsequent zum Beispiel einen Weg gehen, und beim nächsten Mal gehe ich konsequent einen anderen Weg. Also ja, bin ich zumindest immer, ich glaub, weißt du? Ich glaube, Walking Dead schafft es da so ein bisschen wie Witcher auch, wirklich zu schaffen, dich vor Dilemma zu stellen, wo es kein richtig und falsch gibt, wo es kein gut und böse richtig, gibt. Genau. Und das ist auch das, was dann diesen Impact, diese Entscheidung ausmacht. Wenn du dann da sitzt und du hast 10 Sekunden Zeit, um wirklich eine Entscheidung zu treffen, wo du das Gefühl hast, da kannst du nach 4 Stunden noch eigentlich keine Entscheidung treffen. Das sind so Momente, die dann die absoluten Stärken dieses Spiels ausmachen, definitiv. Ja, absolut. Und das ist auch das Coole daran, eben dieses, nicht die Möglichkeit zu haben, alles genau zu durchdenken und vor allem auch nicht unbedingt zu sehen, was das letztendlich für Konsequenzen hat. Das ist auch das Schöne an Witcher 2, wo das eben dadurch erreicht wird, dass du zwar Zeit für die Entscheidung hast, aber dass du zu dem Zeitpunkt, wo du entscheidest, eigentlich keine Ahnung hast, was für Konsequenzen haben wird. Und wenn du den guten, richtigen Weg gehen möchtest, dann bringt dir das nicht wahnsinnig viel, weil im Normalfall siehst du dann wesentlich später erst, ob das jetzt richtig war oder nicht, und du denkst vielleicht, das war die richtige Entscheidung, und stellst im Nachhinein fest, oh, jetzt habe ich jemandem ganz anderen in die Hände gespielt, und manchmal gibt's eben auch kein richtig oder falsch. Also, richtig, beziehungsweise meistens gibt es ja auch relativ selten. Es gibt vielleicht moralisch richtig oder falsch, und selbst dann ist es dann immer schwierig zu herauszufinden, ob dann letztendlich die Konsequenz dann auch immer noch moralisch als richtig erachtet werden können oder nicht. Also von daher. Absolut. Und es gibt auch manchmal einfach nur das ist komplett falsch in dem. Also es gibt immer nur die Möglichkeit, dass es quasi eh immer schief läuft. Also ich kann mich an eine Szene in Witcher 2 erinnern, ohne groß was zu spoilern. Man hat quasi die Möglichkeit, ein paar Leute aus einem brennenden Haus zu retten oder den Oberbösewicht zu verfolgen. Wenn man den verfolgt, sterben die Leute im Haus, was falsch ist, aber immerhin, ne, tilgt man ihn vom Gesicht der Erde. Wenn man ihn nicht verfolgt, dann bleibt er auf freiem Fuß und richtet noch mehr Unheil an, aber dafür hat man Leute gerettet. Also in dem Moment gibt's halt nichts richtig oder falsch. Es gibt halt einfach nur. Es ist halt wie dieser klassische Mutter und Schwester im Feuer. Du kannst nur einen retten, also. Richtig, es ist auf jeden Fall scheiße, egal was passiert. Du kannst halt nur versuchen, irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben in irgendeiner Form und Weise, aber irgendwann wird auf jeden Fall draufgehen, das ist auf jeden Fall ungünstig. Das macht eben gute Spiele aus, und ich glaube, das macht eben auch Walking Dead definitiv aus. Ja, ein Spiel, über das ich mal wieder etwas ausführlicher reden kann, es kommt jetzt als nächstes 2012, da kam nämlich auch ein Spiel raus, und wo wir vorhin schon bei Blizzard waren und den großen Franchises, eben der nächste Teil von einer, glaube ich, sehr, sehr lange erwarteten Franchise, vielleicht noch ein bisschen mehr als StarCraft, der Nachfolger zu Diablo 2, Diablo 3 kam raus. Nachdem man, glaube ich, 2,5 Jahre lang irgendwie Previews, Vorab-Sachen und so dazu gesehen hatte, Screenshots, mögliche Talentsysteme und, kam es dann endlich raus und, glaube ich, war doch sehr ernüchternd für die meisten. Wir haben schon ausführlich über Diablo 3 geredet, ich weiß gar nicht mehr in welchem Hauptthema, aber ich habe schon mal drüber geredet, dass letztendlich vom Prinzip her die meisten Leute, die den zweiten Teil gespielt hatten, haben was anderes vom dritten Teil erwartet, und die meisten Leute, die eben super gehypt auf den dritten Teil waren, hatten vielleicht den zweiten nie gespielt. Ich meine, wir haben da irgendwann schon mal im Hauptthema drüber geredet. Von daher, glaube ich, ist es auch deswegen vielleicht nicht ganz so gut angekommen, weil eben, wie gesagt, die Hälfte was anderes erwartet hat und die andere Hälfte Hardcore-Fans waren erst recht was anderes erwartet hat. Insgesamt war es, glaube ich, trotzdem noch ein gutes Spiel. Ich habe es auch gespielt, einen Charakter auf so eine Maximalstufe 60, 70, 80, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall einen Charakter auf Maxstufe gezogen, und bin auch durchaus an Reaper of Souls interessiert und könnte mir durchaus vorstellen, dass vielleicht nochmal dann in die Hand zu nehmen. Insgesamt war es für mich aber auch was ganz anderes als Diablo 2, und in der Hinsicht war ich auch enttäuscht. Also es ist kein neues Diablo 2 gewesen. Trotzdem natürlich kann man es aus so einer Ausführung nicht rauslassen. Ich glaube, gerade was den Hype angeht und einfach, weil es halt Diablo von Blizzard ist, kann man, glaube ich, einfach gar nicht ignorieren, wie wichtig und relevant das auch letztendlich ist. Ja, als Konsolenspieler, die 360 und die PS3-Version ist ja mittlerweile draußen. Ich würde aber vielleicht, wenn irgendwann mal, vielleicht zur PS4-Version greifen. Blizzard hat ja auch schon gesagt, dass auf jeden Fall auch Remote Play möglich wird. Sie wollen es sogar schaffen, dass 4 Spieler Vita Remote Play möglich ist, was extrem awesome wäre. Das ist tatsächlich cool. Letztendlich, ich glaube, Diablo 3 würde ich aber wahrscheinlich nur dann spielen, wenn ich wirklich jemanden hätte, mit dem ich dann irgendwie gemeinsam auf der Couch spielen könnte. Ich glaube, das wäre so das Szenario, wo ich mir am ehesten vorstellen könnte, Diablo 3 zu spielen. Bin ehrlich gesagt nicht so gespannt drauf, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also ich bin gespannt, ich weiß gar nicht, haben Sie da eigentlich was zu Cross-Plattform gesagt? Mit PC. Weiß keiner so gehört. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher. Weil das wäre noch interessant. Also wenn man das Cross-Plattform spielen könnte, dann wäre es vielleicht immer eine Sache, dass wir beiden uns davor setzen. Aber ich glaube nicht. Aber ich habe ja eine Vita. Stimmt, du hast ja eine Vita. Das ist richtig. Das könnte man dann zumindest machen. Ja, mal abzuwarten. Also ich glaube, das ist auch so eine Sache, die jetzt auf der PlayStation mit lokalem Koop doch tatsächlich irgendwie noch eine Sache ist, die, glaube ich, auch viele alte Fans der Serie auf dem PC aufgeregt hat. Lokalen Koop und LAN-Modus gibt's nicht in Diablo 3. Wir brauchen, glaube ich, nicht erwähnen, was für rufschädigende Dinge auch über den LAN-Modus gesagt wurden von Blizzard persönlich. Wird das für Reaper of Souls kommen oder nicht? Oder? Soweit ich weiß nicht. Okay. Nee, es wird gleich bleiben. Du musst ja immer online sein auf dem PC. Es geht ja gar nicht anders. Du musst immer im Battle.net verbunden sein und es läuft nur über sowas. Also du kannst vom Prinzip über lokalen Koop spielen, aber eben nur übers Internet. Aber LAN-Modus quasi ohne Internet funktioniert nicht. Da haben sie ja viele drüber aufgeregt. Zu Recht auch. Zu Recht, auch. Ja, und das war es letztendlich auch schon für 2012. Das waren jetzt natürlich nur 3 Spiele insgesamt, aber sowas wie zum Beispiel Borderlands 2, das in dem Jahr auch rausgekommen ist, das haben wir ja vorhin schon besprochen, und sowas wie Guild Wars 2 haben wir jetzt mal beschlossen, dass wir es rauslassen. Das hatte zwar ziemlich viel Hype, aber letztendlich, glaube ich, war es nicht so der riesen World of Warcraft-Konkurrent, wie man gedacht hätte. Ich meine, letztendlich merkt man ja auch, dass jetzt mit dem Laufe der Jahre, die wir jetzt durchgehen, jetzt auch weniger Titel da sind, weil einfach dann auch viele Fortsetzungen da kamen. Ich meine, es ist, glaube ich, ist nichts Neues, wenn ich sage, neue IPs kommen meist am Anfang einer Generation. Eines der Spiele, das wird gleich noch sagen, wird mich gleich Lügen strafen, aber Ausnahmen bestätigen ja wie immer die Regel. Stimmt. Ja, und damit sind wir dann mit 2012, wie gesagt, auch schon durch, gehen wir schon in 2013, und ich glaube, ein Spiel, das bei uns beiden noch ganz oben auf der Liste steht, was wir beide noch nicht gespielt haben, leider, Bioshock Infinite. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie hoch es bei dir auf der Liste steht. Es steht bei mir zumindest auf der Liste von einer der wenigen First-Person, die ich noch spielen möchte. Und das bedeutet was bei mir. Bioshock Infinite, nach Bioshock 1 und 2, der zweite Teil spielte ja noch in Rapture, dann der dritte Teil, der Rapture komplett verlassen hat. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich noch mit einem sehr wohligen Gefühl im Magen an den Launch-Trailer, nicht den Launch-Trailer, sondern den ersten Ankündigungstrailer zu Bioshock Infinite erinnern kann, wo man Elizabeth ja auch schon gesehen hat, wo man eben diese fliegende Stadt hatte, wo man dann so in den Abgrund gefallen ist. Das hat schon viel über die Atmosphäre ausgesagt, und von allem, was man eben so hört, hat es auch genau das eingehalten, und es soll vor allem eine der besten Stories dieses Jahr ausgehabt haben. Ja, ich glaube, die Kritik ist meist, also wir reden jetzt alle immer so von ich habe gehört und ich habe gehört, das ist das Problem, wir haben es beide nicht gespielt. Ich habe gehört, dass das, was vielleicht am ehesten noch das dem Spiel schadet, ist der Gameplay-Aspekt. Also zumindest meine ich gehört zu haben, dass für viele das Shooting ein bisschen 0815 war. Was ja zugegebenermaßen auch schon im Bioshock 1 der Fall war. Aber dass die Story auf jeden Fall alle Kritikpunkte wettgemacht hat. Ja, also ich glaube, gerade die Story und auch die Atmosphäre sind eben wieder das, was auch dieses Spiel ausmacht, absolut, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich finde es vor allem beeindruckend, dass es immer davon geredet wird, eine der besten Stories des Jahres, und es steht in Konkurrenz mit dem nächsten Spiel, nämlich Last of Us, das ja nun auch absolut hoch gelobt wird für seine Story. Ich finde, da ist es schon ganz schön beeindruckend, da mithalten zu können, vor allem, weil man es halt noch nicht unbedingt erwartet hat. Ich meine, der erste Teil ist schon eine coole Story, aber gerade die Erzählweise war, glaube ich, recht altbacken über die Tonbandaufnahmen und dergleichen, so dass, glaube ich, letztendlich der erste Teil eher für seine Atmosphäre als für seine großartige Story bekannt war. Jetzt im dritten Teil ja eigentlich, aber in der eigentlichen Fortsetzung eben jetzt raus aus Rapture. Auch wenn man ja im Burial Under the Sea wieder nach Rapture zurückkehrt anscheinend im neuen DLC. Da scheinen sie wirklich einiges in der Hinsicht ausgebessert zu haben. Ich bin extrem gespannt drauf. Also ich bin ja auch durchaus ein Shooter-Freund. Das ist jetzt nicht mein Lieblingsgenre, aber ich spiele durchaus einige Shooter. Hab die ersten beiden gespielt, und von daher bin ich super gespannt auch auf Infinite. Gerade weil es eben auch so hoch gelobt wird. Definitiv. Ja, ich ehrlich gesagt Elizabeth soll ja ein ganz ausgezeichneter Charakter sein. Richtig, also ich glaube, so diese zwei Sachen, die du so erwähnt hast, so ja, Story in einem Jahr mit Last of Us, genauso wie Elizabeth mit einer Ellie, die wir gleich auch gleich erwähnen werden. Anscheinend wirklich hat dieses Spiel ja zwei sehr tolle Spiele mit zwei guten Stories und zwei tollen weiblichen Charakteren hervorgebracht. Womit wir eigentlich, glaube ich, auch schon auf das nächste Spiel rübergehen können, oder? Ja, definitiv. The Last of Us. Ich glaube, also für mich persönlich war es mein Most Wanted dieses Jahres. definitiv. Und ich glaube, für viele anderen auch. Ich glaube, das war der große, ja, ich glaube, das ist der große Knall, mit dem die PS3-Ära zu Ende geht. Da, da lege ich mich jetzt einfach mal fest. Und was für ein Knall es war. Es war hochgehypt schon seit dem Reveal bei den VGAs, ich glaube 2011, haben alle schon gesagt, okay, das könnte was richtig, richtig groß werden und es ist Naughty Dog. Es war super gehypt und als die ersten Reviews rauskamen, die ja alle unglaublich gut waren, war der Hype noch viel größer. Und ich hatte das Gefühl, das Spiel war so gehypt, dass sogar die komplette PC-Welt von diesem Spiel wusste, was vorher irgendwie noch nie passiert ist bei einem PS3-exklusiven Spiel. Aber irgendwie jeder reine PC-Spieler, den ich begegnet habe, hat gesagt, oh Gott, Last of Us, warum kommen sie nicht für einen PC raus? Ich habe das so oft gehört in den letzten Monaten. Und ich muss sagen, nachdem ich es gespielt habe, ja, definitiv wahrscheinlich mein Lieblingsspiel dieses Jahres und definitiv einer der besten Spiele dieser Generation. Was Naughty Dog da wieder hingezaubert hat, absolut fantastisch, die Charaktere sind fantastisch, wahrscheinlich das beste Motion Capturing, was ich je in einem Videospiel gesehen habe, die Darstellung, ich glaube, da kann man wirklich zum ersten Mal davon reden, die Darstellung der Schauspieler für die Videosequenzen. Also, was Troy Baker und ihr Name ist wieder vergessen, aber die Darstellung von Ellie auf die Leinwand bringen, auf die Blu-ray bringen, sage ich jetzt einfach mal. Absolut fantastisch. Wie Mel schon gesagt hat, wird als einer der besten Stories des Jahres gelobt, definitiv. Ich will jetzt natürlich nicht spoilern, aber das Ende ist etwas, was, glaube ich, viele überrascht hat, zu Recht überrascht hat. So ein Ende hat, glaube ich, niemand erwartet, aber es wurde auch recht kontrovers diskutiert, aber ich glaube, die Mehrheit ist sich trotzdem einig, dass es ein gutes Ende war. Und es gab so viele Momente in diesem Spiel, die mich auf jeden Fall, die so erinnerungswürdig sind, dass ich mich auf jeden Fall jahrelang noch an die erinnern werde. Gameplay-technisch würde ich einfach mal sagen, solide. Was gut ist, auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall nicht einfach, man stirbt sehr oft, also der Survival-Aspekt ist auf jeden Fall sehr viel besser umgesetzt als zum Beispiel bei einem Tomb Raider, wo man das Ganze sogar noch stärker eigentlich betont hat, aber bei Last of Us hat man wirklich oft das Gefühl, Munitionsknappheit, man muss mit den Shifts, die man kriegt, um wirklich sehr Spaß umgehen, was schon schwierig ist, weil die Klicker nur mit denen eigentlich zu besiegen sind. Absolut fantastisches Spiel, definitiv das beste Spiel des Jahres, meiner Meinung nach. Ja, kann ich weder zustimmen noch widersprechen. Ich glaube, es ist sehr wahrscheinlich, dass das 100% so stimmt, dass das beste Spiel des Jahres ist. Ich habe nur Teile davon erfahren und das ist wirklich eins der Spiele, das ist wirklich letzter Zeit das große Spiel, wo ich mir gedacht habe, Mann ey, in dem Fall hätte ich echt gerne eine Konsole. Ich habe die ersten 10, 20 Minuten, glaube ich, bei dir miterlebt, als das erste Mal gestartet. Das habe ich mir ganz vergessen, als das Intro war ja auch schon... Ja. Ja, also das Intro war bombastisch und fantastisch, also so gut, also von der Atmosphäre, die es gleich erzeugt hat, richtig, richtig, richtig klasse. Kann nur ein ausgezeichnetes Spiel gewesen sein. So stelle ich mir ein Naughty Dog Spiel vor, muss ich sagen. Also Uncharted, wo ich so meine Probleme mit der Geschichte hatte, ich fand es ein bisschen zu over the top, ein bisschen zu wacky und zu sehr irgendwie Indiana Jones mal 10 oder so ein Kram, aber ich glaube, da hatte ich das Gefühl, das stimmt wirklich tatsächlich alles. Also die Art und Weise, die Geschichte zu erzählen, mit dieser etwas erwachseneren Geschichte, hat mir extrem gut auch gefallen. Wie gesagt, ich habe es leider nicht gespielt, steht ganz, ganz oben auf jeden Fall auch auf meiner Liste, was jetzt Konsolentitel angeht. Ja, auf jeden Fall ganz oben. Muss ein tolles Spiel gewesen sein. Leider kann ich noch nicht in diese Fan-Triade mit einfallen, aber es ist vielleicht auch ganz gut so für Zeitmanagement und Aufmerksamkeitsspanne unserer Hörer, wenn ich da jetzt nicht auch nochmal in denselben Rant verfolge quasi. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch zu unserem letzten Spiel über, das wir jetzt haben für dieses Jahr. Und ich glaube, das wird jetzt nicht groß überraschen. Es ist natürlich GTA 5. GTA 5, die große Fortsetzung, das erste Mal großer Online-Modus. Ja, was soll man sagen, ne? Wieder sämtliche Verkaufsrekorde gebrochen. Sogar in Japan. Das ist tatsächlich wirklich sehr erwähnenswert, wie ich finde. Und brauchen nicht drüber reden, wie erfolgreich und gehypt das Ganze ist. Ich muss sagen, was ich jetzt bislang von der Story gesehen habe, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so der größere Kritikpunkt sein könnte. Nicht, dass die Story jemals irgendwie das Relevanteste an einem GTA gewesen wäre. Und wobei ich sagen muss, GTA Vice City und GTA San Andreas haben mir schon sehr gut gefallen von der Story her. GTA 4, war schon auch eine gute Story auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass gerade da so ein bisschen was verloren gegangen ist. Da habe ich auch relativ viel Kritik gehört eben, was die Story des fünften Teils angeht. Aber Gameplay ist halt, und das ist natürlich das, was es ausmacht, Gameplay ist halt die beste Sandbox wahrscheinlich, die wir haben. Also, Minecraft jetzt mal, ne? So ein bisschen außen vor, aber ich glaube, was so klassische Sandbox-Spiele in diesem Stil eben angeht, macht Rockstar natürlich sein selbst erfundenes Genre, würde ich jetzt mal fast behaupten, immer noch am besten. Und da in deren sich, glaube ich, fast über jeden Zweifel erhaben. Also gerade was GTA Online angeht, ich weiß gar nicht, wie viel 30 Milliarden Leute gerade GTA Online spielen. mit dem größten Vergnügen. Soll ja auch super lustig sein. Auch da sehr, sehr cooler Koop. Ja, braucht man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Jeder, der in den letzten 2 Monaten hier am Stein gelebt hat, wird wohl irgendwie genug über GTA 5 erfahren haben. Trotzdem natürlich, das klingt jetzt alles so lapidar. Ja, aber es liegt vielleicht auch daran, dass es noch nicht für den PC gibt. Zum einen, dass ich es noch nicht spielen kann, aber vor allem natürlich auch so ein bisschen lapidar, weil es natürlich eine gewisse Selbstverständlichkeit ist, aber das soll natürlich nicht heißen, dass es nicht trotzdem ein absolut wichtiges Spiel ist. Also GTA 5 wahrscheinlich der größte Titel des Jahres. Also man kann auf jeden Fall nicht behaupten, dass es jetzt das Ende der letzten dieser Generation nicht nochmal mit richtig vielen Knallern aufgehört. Und ich meine, ja, die Generation ist auch noch nicht ganz vorbei. Ich meine, nächstes Jahr kommt noch ein Spiel, was definitiv das Potenzial hat, in meine Top 10 der Generation zu kommen. Natürlich rede ich von Dark Souls 2. Deswegen schauen wir mal. Die Generation ist noch nicht ganz vorbei. Ja. Richtig, ja, das ist vor allem, finde ich, so der fließendste, coolste Übergang, den wir hier haben. Absolut. Ich meine, es kommt nächstes Jahr im Frühjahr noch Titel, der nur für die PS3 rauskommt, nur für die alte Generation rauskommt. Im Vergleich zu den meisten Titeln, die dann schon Next-Gen sind. Es gibt viele Übergangstitel, sowas wie Watch Dogs und dergleichen, Assassin's Creed. Ich glaube, das ist tatsächlich jetzt so, man hat keinen Tiefpunkt, wie man den sonst hatte. So kurz vor Launch, wo dann nochmal die alte Generation einschläft. Es kommt drauf an. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, zu Beginn dieser Generation, also als die Xbox 360 schon draußen war und kurz vorm Launch der PS3, kam ja zum Beispiel noch Final Fantasy XII, Kingdom Hearts 2 und God of War 2. Also da kann man auch nicht gerade sagen, dass da... Ja, schwach ist auch nicht gewesen, das stimmt. Das stimmt. Also, es gab noch große Titel, aber ich habe diesmal das Gefühl, es ist so ohne eine richtige Grenze. Es gibt keinen richtigen Übergang. Stimmt. Es läuft einfach so einander über. Es gab damals nicht so viele Cross-Gen-Spiele. Also die waren dann... Da gab es dann noch alte Generationsspiele, die dann in der neuen Generation erst erschienen sind, aber es gab wenig Spiele, die für beide Generationen erschienen sind. Das ist jetzt etwas Neues. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass natürlich der Technikunterschied zwischen dieser und der letzten Generation nicht so groß ist wie jetzt zwischen PS2 und PS3. Also ja, das zusammen zu entwickeln wäre, glaube ich, extrem schwierig geworden damals. Aber ja. Allerdings. Ja, damit sind wir fast schon am Ende, oder? Was heißt fast schon? Ja. Eigentlich sind wir am Ende von unserem Rückblick. Ich meine, zusammenfassend, und ich glaube, das müssen wir vielleicht gar nicht mehr in so einem richtigen Fazit mehr machen, wie wir es bei der Technik gemacht haben, einfach weil das jetzt auch schon so ein bisschen bei der Technik mit drin war. Die spannendste Generation Videospieler zu sein, definitiv. Wenn ich mir angucke, allein schon, wenn man sich nur die Indie-Entwicklung zum Beispiel anguckt in den letzten Jahren, aber auch einfach anguckt, was es für Spiele gab und auch vor allem, was es für neue Franchises gab. Wir haben über Assassin's Creed geredet, über Witcher. Wir haben über Sachen geredet, wie zum Beispiel Heavy Rain, das natürlich etwas ganz anders gemacht hat als die anderen Titel. Dann gibt es sowas wie Dark Souls, Demon's Souls, die da auch nochmal die Sachen verändern. Dann haben wir große Blockbuster, die sich schon lange angekündigt haben und fortsetzen sind, wie zum Beispiel Diablo 3, 1, StarCraft 2, God of War, das weitergeführt wurde. Die Call of Duty 4, das den Ego-Shooter neu definiert hat, mehr oder weniger. Absolut. Also es ist einfach eine absolut riesige, definierende Generation gewesen, in dem es, glaube ich, für jeden einfach was zu spielen gab. Ich wüsste niemanden, der irgendwie zu wenig davon gekommen ist. Wir haben schon gesagt, die Strategiespiele waren fast ein bisschen stiefmütterlich. Wenn man sich aber anguckt, wie viele Strategiespiele rausgekommen sind, auch Hochkaräter, auch wir hatten als Strategiespieler eigentlich gar nicht so viel zu meckern. Wenn ein Genre tot ist heutzutage, dann habe ich das Gefühl, gibt es immer noch genug hochkarätige Anwärter. Man hat vielleicht gemerkt, dass bei den Titeln, die wir genannt haben, kein einziges JRPG dabei war. Was nicht heißt, dass es keine guten JRPGs gab, aber meiner Meinung nach keine, die jetzt wirklich... Von internationaler Relevanz gewesen wären. Richtig, also die wirklich in der Größe waren, wie jetzt vielleicht ein Final Fantasy 10 oder ein 12 auf der PS2 war. Was natürlich auch daran liegt, dass Final Fantasy 13 zum einen gefloppt ist und zum anderen natürlich, dass sich ein Großteil des Genres sich auf die Handhelds verschoben hat, die wir natürlich jetzt nicht reingenommen haben, weil wenn wir die Handhelds noch reingenommen haben, dann wären auf jeden Fall JRPGs drin gewesen. Aber dann wären es auch nicht 2 Folgen gewesen, sondern 6 Millionen Folgen. Und es war ja jetzt schon mit 2 ausschweifenden Folgen mehr als genug. Ich meine, wie gesagt, das zeigt auch, wie lang die Generation war. Was es alles in der Generation zu besprechen gab, aber irgendwann muss man halt auch einen Schlussstrich ziehen. Wir haben auch jetzt heute noch ein paar Spiele rausgeschmissen, die durchaus hätten drin sein können. Da wäre auch zum Beispiel Xenoblade dabei gewesen. Richtig. Aber irgendwo, wie gesagt, muss man auch vielleicht einfach den Schlussstrich ziehen. Und ich würde sagen, ja, damit sind wir mit unserer Besprechung auch eigentlich durch. jetzt kann man wirklich letztendlich sagen und endgültig sagen, Haben wir was vergessen, ja oder nein? Was hätten wir eurer Ansicht nach noch erwähnen müssen? Was haben wir vielleicht auch einfach als übergreifendes Thema vergessen? Wir haben über sowas wie Indie-Spiele geredet, über die Generation des Shooters, aber vielleicht fehlt euch da etwas ganz Entscheidendes noch, also schreibt uns das einfach. Wir haben beschlossen, die Tasties diese Woche wegzulassen, einfach in Angesicht der Tatsache, dass wir jetzt schon bei 2 Stunden sind. Ich denke, das wird man uns verzeihen. Wir werden natürlich nächstes Mal wieder Tasties dabei haben. Es sei denn, das wird noch ausschweifen in die Folge, aber gehen wir jetzt mal nicht davon aus. Nächste Folge geht's um Next Gen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Richtig. Nächste Folge wird es um Next Gen gehen. Auch ein super spannendes Thema, logischerweise. Wir haben jetzt einmal die alte Gen gerecapped in 3 Folgen. Jetzt werden wir uns mindestens eine Folge mit der Next Gen beschäftigen. Wir müssen mal sehen, ob wir nicht vielleicht sogar auch 2 Folgen draus machen müssen. Das wird sich dann nächste Woche zeigen in unserer Vorbereitung. In jedem Fall wird es spannend auf jeden Fall. Wie wir schon gesagt haben, oder wie besser gesagt Joe schon gesagt hat, Anfang der Folge, wir werden nächste Woche dann nochmal alles zusammenfassen, was es Wichtiges zu wissen gibt. Gerade auch über den Launch der PS4 und der Xbox One. Erste Tagesprobleme, was man beachten sollte, was ihr wissen müsst. Preise, mögliche Bundles, ja. Launch-Spiele. Und mögliche Bundles, die gegebenenfalls am Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres noch rauskommen. Auch darüber haben wir heute ein bisschen mehr gehört als nur Gerüchte. Dazu wird es dann alles in der nächsten Folge nochmal ausführlich was geben, würde ich sagen. Ja, aber wie immer natürlich interessiert uns natürlich auch eure Meinung. Habt ihr ein paar von den Spielen gespielt? Wahrscheinlich schon, die wir genannt haben. Mhm. Was sind für euch so die bedeutendsten Spiele dieser Generation gewesen? Wie Merlin schon gesagt hat, haben wir irgendwas vergessen oder hätte etwas noch ein bisschen mehr stärker betont werden müssen? Wir interessieren uns für alle Meinungen, also ihr kennt die Channels, über die ihr uns erreichen könnt, entweder E-Mail, Facebook, Twitter oder unsere Webseite. Also meldet euch einfach, wir lesen gerne Kommentare von unseren Hörern. Absolut. Und E-Mails und alles weitere, was sonst noch so passieren kann. Ja, also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt Uncommon Taste Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Auf Wiedersehen. Sayonara.